ich habe mein drittes Buch mit. Ich habe das war jetzt in Bochum schon so. Es ist total arrogant von mir, immer vorauszusetzen, dass man weiß, wer ich bin. Und es ist aber total blöd, immer wieder zu erklären, wer ich bin, wenn manche Leute das schon wissen. Jetzt mache ich so ein Halb-Halb-Ding. Ich erkläre nicht alles, sondern nur einen Teil. Das ist mein drittes Buch. Mein erstes Buch ist mehr oder weniger entstanden, sage ich immer, in Aufarbeitung oder als Aufarbeitung meiner Gefangenschaft. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der Tierrechtsbewegung oder da zumindest Berührungspunkte haben. Ich bin aus Österreich, man hört es wahrscheinlich. Es hat 2008 in Österreich eine riesen Repressionswelle gegeben gegen die Tierrechtsbewegung. Das hat gemündet in 10 Verhaftungen und in U-Haften für 10 Leute und in einem 14-monatigen Prozess, in dem wir uns dann dagegen verteidigen haben müssen, gegen den Vorwurf, Mitglieder einer kriminellen Organisation zu sein. In Österreich ist das der Paragraph 278a, der entspricht, glaube ich, dem deutschen 129. Da ist es also ganz klar um organisierte Kriminalität gegangen, und zwar eben im Tierrechts-, Tierschutz-, Tierbefreiungsbereich. Das Positive ist, wir sind nach einem 14-monatigen Prozess alle freigesprochen worden. Das Negative ist natürlich das, dass diese Folgen oder dass diese Erfahrung nie wirklich aus ist, also für mich zumindest. Also wie gesagt, mein Beweggrund, mein erstes Buch zu schreiben, war die Aufarbeitung von Prozess, Gefängnis, Repression, Hausdurchsuchung. In meinem Fall ist es so, wir haben 3 Kinder, ich und meine Frau, und die haben das alles miterlebt. Das war natürlich für mich ein Riesending. Und wie gesagt, dieses erste Buch habe ich eigentlich nur deshalb geschrieben, um das für mich zu verarbeiten. Das war dann wesentlich, es hat wesentlich mehr Leute interessiert, als ich mir jemals hätte träumen lassen. Und das ist jetzt bereits in der zweiten Auflage erschienen. Und ich habe das in Bochum schon gesagt, ich sage es jetzt wieder, ich habe glaube ich 2 oder 3 Exemplare sogar von dem ersten Buch da, wenn das wer haben will, wenn das wen interessiert. Naja, und jetzt habe ich mein drittes Buch geschrieben, mehr oder weniger wieder zufällig. Und da ist es mir drum gegangen. Das ist für mich ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin aus Österreich, aus Tirol. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob Tirol jemandem was sagt. Das ist, denke ich, der Inbegriff der Peripherie, der Inbegriff der Pampa. Und das erwähne ich deshalb, weil dieses dritte Buch habe ich wollen schreiben als Motivation dafür oder für Menschen, die permanent sagen, das kenne ich eben aus Gesprächen von Vorträgen oder von Lesungen, dass die Leute total gern sagen, total gern sagen, ja, damals 1968, da waren wir knapp davor. Oder, damals in Paris, da hat man Chancen gehabt. Oder, keine Ahnung, wenn wir mehr wären, dann würde... Und ich denke mir, nein, das stimmt alles überhaupt nicht. Ich glaube, man kann sogar total coole Sachen machen, wenn man in Tirol wohnt. Und man kann total coole Sachen machen, wenn man nur zu fünft ist. Und man kann total vielfältige Sachen machen, denke ich mir, in jeder Lebenslage. Darum geht es eigentlich in dem dritten Buch. Und warum mir aber wichtig ist, das zu betonen, ist, dass... Jetzt waren wir in Bochum, jetzt sind wir in Dortmund. Tada! Ich gehe davon aus, dass das alles viel größere Zusammenhänge sind und dass das alles viel, viel, ich habe jetzt das ja gemerkt, das waren jetzt allein am Bahnhof so viele Menschen wie normalerweise in 2 Monaten Musik. Ich gehe davon aus, dass da relativ viel los ist und ich gehe davon aus, dass, also ich möchte gern, wenn das, was ihr da liest, langweilig ist, dann sagt es mir bitte, ist mir viel lieber, als wie jeder sieht da mein Ding auf wie reißt und das interessiert niemanden, das wäre mir schon sehr wichtig, dass man bitte sich ermächtigt fühlt, mir zu sagen, bitte, okay. Oder, wie soll ich sagen, ich mag Zwischenfragen total gern und es gibt eigentlich ganz wenig Sachen, über die ich nicht reden mag. Bezüglich Repression etc. habe ich, glaube ich, noch nie irgendeine Frage gestellt bekommen, die mir unangenehm war zu beantworten, weil ich das eigentlich alles immer als Aufarbeitung betrachte. Und insofern, wenn ich was nicht beantworten will, sage ich es. Aber es muss eigentlich niemand Rücksicht nehmen. Kann ich das fragen? Das ist ja ziemlich persönlich. Also wenn ich es nicht beantworten will, sage ich sowieso nicht. Und man soll sich bitte schon frei fühlen, mich zu unterbrechen, wenn es langweilig ist, mich zu unterbrechen, wenn es zu schnell ist, mich zu unterbrechen, wenn ich bemühe mich total Hochdeutsch zu sprechen, mich zu unterbrechen, wenn mir das nicht gelingt. Und okay. Ich habe da genau ungefähr vor, hätte ich nicht viel länger wie 3/4 Stunde, aber das habe ich in Bochum auch gesagt und dann waren es plötzlich 1,5. Schlussendlich hatte ich vor ungefähr 3/4 Stunde. Was wollte ich noch sagen? Wenn es Leute gibt, die das Buch gern hätten, habe ich Exemplare immer noch mit und ich gebe die gern weiter, aber das muss ich nur so meiner Vollständigkeit halber sagen, ich kaufe die alle vom Verlag, Das heißt, ich kann sie leider nicht verschenken. Was ich normalerweise natürlich machen darf, aber dadurch, dass ich sie ja selber gekauft habe. Also wie gesagt, ich habe glaube ich noch, weiß ich nicht, 10 oder so mit jetzt. Genau. In Bochum, jetzt war es so, Entschuldigung, dass ich da blöde Vergleiche anstelle. Wenn ich in dem Buch Bezug nehme auf diese Repression von 2008 und auf die Gefangenschaft und es ist zusammenhangslos oder es wirkt zusammenhangslos, dann bitte sagt mir das, nachher gehe ich einfach auf das andere ein, weil es baut irgendwie alles irgendwie auf und es ist schon cool, wenn. Was sind doch viele Leute da? Stört es jemanden, wenn er von hinten auf einem Foto ist? Wenn jemand von hinten auf einem Foto ist, man könnte das von da hinten fotografieren, dass ich drauf bin und die Menschen nur von hinten. Stört das wen? Darf man es tun? Sie sehen alle voll gechillt aus, nein. Was, nein? Ich dachte, das cool finden, aber ich habe kein so ein Handy. Ich sag's gleich, du hast kein so ein Handy. Simon? Ja. Würdest du mit deinem Foto-Handy vielleicht, das war voll geil. Ich habe nur so ein Telefonier-Handy. In dem Buch habe ich probiert, einfach nur so Stationen, ganz unzusammenhängende Dinge, die ich als alltägliche Rebellion, als alltäglichen Widerstand betrachte, zusammenzufassen, eben um dem entgegenzuwirken, anderswo geht's und wenn wir viele sind, geht's und zu einer anderen Zeit wäre es viel besser gegangen. Oder ich tue immer Autostoppen, habe ich jetzt da gefragt. Autostoppen gibt es in Deutschland, da heißt es bei Anhalter fahren. Tada! Manche Sachen, da merke ich immer. Und wenn ich nach der Arbeit bei Anhalter heimfahre, gibt es immer wieder Leute, also bei uns in Tirol kennen mich viele Menschen, sagen, ja, das finde ich voll cool, was du machst, aber ich könnte das nicht. Na, immerhin an ihr Arbeit. Dann denke ich mir, naja, ich komme jetzt auch, okay. Und manchmal ist es auch so, ja, ich finde das voll geil, was du tust, aber bei mir ging das nicht, ich habe ja Kinder. Dann denke ich mir, Also das sind wirklich ganz oft, hey, so Sachen, warum, also es gibt 100.000 Gründe, warum man nicht aktiv ist, warum man sich nicht einsetzt, warum man in diesem lethargischen Strom mitschwimmt, obwohl die meisten Leute genau wissen, dass das Arsch, also dass das nicht, dass das eine blöde Idee ist, da mitzuschwimmen. Und es gibt, ich glaube, das ist irgendwie, also ich bin ja nicht eh so, aber das wird man noch sagen dürfen. Es gibt diesen Spruch, ich glaube, das ist irgendwie was Taoistisches, wer etwas tun will, dann findet eine Möglichkeit und wer nichts tun will, findet eine Ausrede. Und ich glaube, genau das ist eigentlich der Punkt, wo ich sagen will, nein, ich glaube, man kann, egal in welcher finanziellen Situation Mann oder Frau sich befindet, was machen. Ich glaube, es gibt nicht, oder ganz wenige Gründe wahrscheinlich, die mir jetzt nicht bekannt sind, dass man bei Dingen mitspielen muss, die man scheiße findet, oder dass man sich an Dingen beteiligen muss, dass man Dinge reproduzieren muss im täglichen Leben, die einfach nicht okay sind. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und deswegen darf ich auch gerne daraus vorlesen. Und zwar möglichst, wie gesagt, möglichst so, dass bitte ihr sagt, wenn es reicht. Ah ja, vielleicht erwähnen noch, es gibt in Österreich sowas wie einen Ethikunterricht, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Also der Ethikunterricht in Österreich ist statt dem Religionsunterricht. Und es gibt immer wieder engagierte Ethiklehrerinnen, die mich da einladen, um über Aktivismus, Widerstand, politische Kunst. Ich bin ja eigentlich, habe ich gar nicht erwähnt, ich bin eigentlich Bildhauer und arbeite eben auch bildhauerisch, denke ich mal politisch. Zumindest verstehe ich das so. Und dadurch, dass jetzt aber für mich das alles zusammenhängt, ach, ich kann da ewig reden, dass für mich das alles zusammenhängt, komme ich kaum um, komme ich nicht umhin, in einer staatlichen Schule das natürlich auch zu thematisieren, dass ich das Schulwesen total inadäquat und blöd finde. Wir haben für unsere Kinder ein freies, selbstbestimmtes Schulprojekt initiiert. Und ja, und seit ich diese Zusammenhänge in diesem reglementierten Unterricht so deutlich mache, werden diese Einladungen natürlich weit weniger, diese Einladungen im Gymnasium und so. Und deshalb habe ich bemüht, mir da so etwas wie einen Bildungsauftrag einzubauen. Na, ist ja Spaß. Also ich fange einfach an und bitte frei zu fühlen, mich zu unterbrechen. Na, falsch. Handschelle, Substantiv feminin, mit einem Schloss versehene, aus einem aufklappbaren, stabilen Metallring bestehende Haftfessel, die durch eine kurze Kette mit einer zweiten gleichartigen verbunden ist. Meine Handgelenke schmerzen in den Handschellen. Hat dir das nicht gereicht in Wien unten? Meinte der ältere der beiden Polizisten, die mich an beiden Armen festhielten und Richtung Polizeibus brachten, schroff. Gereicht? Selbstverständlich völlig. Es war natürlich schrecklich, sagte ich. Aber das ändert ja nichts daran, dass es nach wie vor richtig und wichtig ist, mich zu engagieren. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass ich das Richtige mache. Der Polizist schüttelte den Kopf. Wir hatten den Bus noch nicht erreicht. Ich soll ihm meinen Namen sagen, meine Personalien nennen. Dann könne ich sofort gehen. Nein, sorry, meinte ich daraufhin. Ich werde natürlich nicht kooperieren. Schon gar nicht nach allem, was ich mit der Staatsgewalt schon erlebt habe. Der Beamte erwiderte, dass er mich doch eh kennen würde. Ich wäre doch der, Anführungszeichen, bekannte Tierschützer. Und er würde ohnehin herausfinden, wie ich heiße. Ich solle doch kooperieren und endlich meinen Namen sagen. Ich verneinte höflich und lehnte abermals jede Kooperation mit den Repressionsorganen ab. Aber ihr könnt mich gern googeln, ergänzte ich charmant. Ich hörte dann, wie ein anderer Polizist währenddessen telefonierte, offenbar mit seiner Dienststelle. Anführungszeichen. Wie heißt denn der Tierrechtsaktivist, der Bekannte mit den langen Rastas? Von dem hängt doch ein Foto im Dreierbüro. Als er merkte, dass ich alles hören konnte, drehte er sich weg. Ich staunte nicht schlecht. Die haben also echt ein Foto von ihrem Büro hängen. Heftig. Wir hatten mittlerweile den Polizeibus erreicht und die beiden Beamten, die mich abgeführt hatten, wiesen mich an, mich auf die Parkbank neben dem Polizeiwagen zu setzen. Offenbar waren sie gerade dabei, meine Personalien zu recherchieren. Einer der beiden fragte mich, eh nett eigentlich, ob ich denn hier auf der Bank warten würde, wenn er mir die Handschellen abnimmt. Auf meine Frage, ob ich denn gehen dürfte, erwiderte er, nein, sie sind immer noch festgenommen. Ich antwortete dann, ehrlicherweise, nein, freiwillig bleibe ich sicher nicht hier sitzen, lass die Handschellen lieber dran. Der Polizist schaute mich kopfschüttelnd an, ich saß auf der Bank neben dem Polizeibus und spielte gedanklich die letzten Minuten noch einmal durch. Ich war bisher noch nie so einem solch aggressiven Polizisten wie vorhin begegnet, glücklicherweise. Bitte nicht treten, bitte nicht treten, bitte nicht treten, versuchte ich in einem möglichst beruhigenden Tonfall immer wieder zu sagen. Aufgrund der überaus aggressiven Art dieses Beamten hatte ich ernsthaft Angst, er würde auf mich eintreten, jetzt wo ich hier vor ihm am Bauch am Boden lag. Bewusst grob drehte er mir die Hände auf den Rücken, um mir dann die Handschellen an den verdrehten Händen anzulegen, eng und schmerzhaft. Dann hörte ich einen weiteren Beamten, der offenbar gerade dazugekommen war. Offenbar fiel auch diesem zweiten Polizisten auf, wie unverhältnismäßig aggressiv und grob ich hier wieder festgenommen wurde. Und er fragte seinen aggressiven Kollegen aufgeregt, was hat er denn getan, was war denn, was hat er denn getan? Woraufhin der Aggressive immer noch ganz außer sich schnaubend antwortete, der hat sich schon vorher der Anhaltung entzogen. Langsam begann ich zu verstehen, der Anhaltung entzogen. Ach, darum geht's hier. Deshalb diese Aggression. Ja, natürlich. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es das Naheliegendste ist, wegzulaufen. Wenn sich ein Tross blau belichteter und sirenentönender Polizeiwagen nähert, während wir an einer Aktion arbeiten, vorausgesetzt natürlich, die Verhaftung ist kein Teil der Aktion, was es ja wohlgemerkt auch geben kann. Weil Verhaftungen oder Polizeikonfrontationen in diesem Fall die Aktion allerdings vereitelt hätten, war das meiner Ansicht nach zu vermeiden. Deshalb hatte ich mich der Anhaltung entzogen. Ich verstehe noch immer nicht, wie der Polizist das vorstellt. Halt, stehen bleiben, Polizei! Und der meint, ich bleibe dann stehen und lasse mich verhaften? Nein, sorry, nicht in diesem Leben. Um ein klares Nein zu einer Verhaftung, mein Wegrennen von den Polizistinnen eine halbe Stunde vorher, hat diesen Beamten offenbar so verärgert und in seinem Ego verletzt, dass er derart überreagieren musste. Der aggressive Polizist verschwand dann. Ich lag noch immer bäuchlings am Boden, die Hände verdreht am Rücken gefesselt. Der zweite Beamte sagte dann ruhig, komm, ich helfe Ihnen auf. Ja, bitte, antwortete ich, immer noch ernsthaft verstört. Stehend fragte ich, ob er mir die Handschellen dann nach vorne verlegen könne. Das ist der gleiche Klingelton wie meiner. Stehend fragte ich, ob er mir die Handschellen dann nach vorne verlegen könnte, was er bejahte. Er machte mir dann eine Seite auf und verschloss sie vorn wieder. Ich bat dann, mir doch die Handschelle auf der anderen Seite bitte auch kurz zu öffnen, damit ich meine Hand entdrehen könnte, weil ich Schmerzen hatte. Er meinte dann irgendwie zynisch, naja, angenehm soll das ja nicht sein, öffnete mir aber dennoch die Handschelle auch auf der anderen Hand und legte sie mir nicht verdreht wieder an. Ah, nicht angenehm sein. Ich dachte, das wäre eine Maßnahme, meine Flucht zu verhindern. Dass das irgendwas mit absichtlich schmerzvoll verdrehten Handgelenken zu tun hätte, war mir neu. Sehr aufrichtig von den Beamten, mir das so unverblümt zuzugeben. Dann kamen weitere Beamte dazu und eskortierten mich Richtung Polizeibus. Wo ich jetzt eben noch immer saß und noch immer über den Verlauf der Aktion staunte, die mit Eintreffen der Polizei nahezu ein Schauspiel unverhältnismäßiger Polizeiaggression wurde. Dabei hatte alles recht chillig begonnen. Und die Aktion war ohnehin leider keinesfalls geeignet, hier und jetzt die Weltrevolution zu entzünden, sondern sollte mittels Montage eines übergroßen Transparents die Bevölkerung informieren. ÖVP blockiert Tierschutz im Tierversuchsgesetz. Angewandte Meinungsfreiheit sozusagen. Wir hatten das schon einige Tage vorher versucht. Mit einer Ballschleuder, eigentlich dazu gedacht, mit Hunden Ball zu spielen, warfen wir im Morgengrauen Tennisbälle über die Triumphpforte, um mit den dünnen Schnüren, die an den Bällen befestigt waren, zwei Kletterseile über das Bauwerk ziehen zu können. Das klingt natürlich einfacher, als es sich dann schlussendlich darstellt. dunkel, unausgeschlafen und nach circa 10 Minuten die erste reguläre Polizeistreife. Und wenn die uns bemerken, sind spätestens 5 Minuten später mehrere Einsatzwagen vor Ort. Beim ersten Versuch dieser Aktion, einige Tage vorher, bekamen wir ein Kletterseil über das Denkmal, aber noch bevor ein Aktivist mit Kletterausrüstung dort das Transparent anbringen konnte, wurde er mit lautem Getöse von Beamten der Spezialeinheit Cobra geräumt. Cobra gibt es natürlich nur in Österreich, keine Ahnung, wie diese Spezialeinheit mit den vermummten Typen in Deutschland heißt. Wir hatten zwar einiges an Presseresonanz, aber rein inhaltlich konnten wir überhaupt nichts transportieren, weil der eigentliche Grund der Anführungszeichen Denkmalbesetzung das Transparent mit den Infos beschlagnahmt wurde, bevor Passantinnen und Presse es lesen konnten. Deshalb beschlossen wir, die Aktion nochmal zu machen, besser und durchdachter. Diesmal wollten wir gleich zwei große Bauten für eine Kletteraktion vorbereiten, das sogenannte Befreiungsdenkmal am Landhausplatz und abermals die Triumphpforte. Die beiden Bauwerke sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, aber aufgrund des Straßenverlaufs nicht im selben Blickfeld. Sollte die Polizei zu einem der Denkmäler kommen und es sichern, würden wir einfach auf das zweite ausweichen können. Im besten Fall würden an beiden Denkmälern Transparente mit unserem Anliegen hängen. So hatten wir uns das gedacht. Mit dem Schleudern der Tennisbälle und dem Drüberziehen der Kletterseile hatten wir nun schon Erfahrung. Trotzdem stellt sich das im Eifer der Aktion dann doch meistens schwerer als gedacht dar. Auch diesmal wieder. Zuerst bereiteten wir das Befreiungsdenkmal vor am Landhausplatz. Und sobald das Kletterseil über das Bauwerk gezogen war, überließen wir den Kletterinnen die Situation. Eine Person kletterte mit Klettergut und Transparent auf das Denkmal, eine weitere stand unten am Fuß des Bauwerks und sicherte wiederum mit Klettergut die Person am Denkmal. Wir liefen zurück zur Triumphfahrt, weil wir auch dort das Kletterseil montieren wollten. Bisher war keine Polizei in Sicht. Den regulären Streifenwagen, die gefühlt alle 10 bis 15 Minuten durch die Straßen ziehen, blieben wir verborgen, weil wir uns jedes Mal, wenn ein Auto kam, in einer Hausecke versteckten. Dementsprechend dauerte die Vorbereitung dann auch wieder wesentlich länger als gedacht. Gerade als wir dabei waren, die Seile über die Triumphpforte zu ziehen, kamen plötzlich wie aus dem Nichts mehrere Polizeiautos angefangen. Offenbar hatte uns bereits vorher eine Streife bemerkt und die hat dann Alarm geschlagen. Weil noch keine Aktivistinnen am Klettergut festgemacht waren, ließen wir alles stehen und liegen und suchten das Weite. Halt, stehen bleiben, Polizei, tönte eine Männerstimme, zuerst die Straße entlang, die Polizeiautos hinterher, dann bei erster Gelegenheit irgendwo einbiegen, wo keine Autos fahren können, bloß kein Innenhof, zu dem es nur einen Eingang gibt, bloß keine Sackgasse, in der sie sich stellen können. Wir arbeiteten zu viert mit den Seilen am Denkmal. In zwei getrennten Gruppen sind wir jetzt geflüchtet. Ich hätte wesentlich besser gefunden, wir wären alle vier in verschiedene Richtungen weg, aber V, die junge Frau, die jetzt bei mir war, wollte nicht allein wegrennen. Die andere Gruppe bestand aus meinem Bruder L und Y, einer weiteren Aktivistin. Offenbar wollte auch sie nicht allein durch die Straßen laufen. Irgendwie eh verständlich. Und beides hat seine Vorteile. Wenn wir alle allein losgerannt wären, wäre es schwerer gewesen, uns zu fassen. Andererseits finde ich es auch sehr wichtig, so lange wie möglich zusammen zu bleiben. Nun ist sie, wie sie ist, dachte ich. Und rannte weiter. Wir hörten Reifen quietschen und sahen aus unseren Verstecken die Polizeiautos vorbeifahren. Immer wieder die lauten Rufe. Halt, stehen bleiben, Polizei, sofort stehen bleiben. Offenbar waren die Beamten gar nicht ausgestiegen, um uns zu Fuß zu verfolgen, sondern brüllten aus den offenen Fenstern der Polizeiautos. Cool, dachte ich. Wenn die uns verfolgen, können die Leute ein Befreiungsdenkmal in Ruhe das Transparent montieren. Und so war es auch. Die Aktion bei der Triumphpforte war verhindert worden, denn bei all der Polizeipräsenz dort konnten wir uns natürlich nicht mehr blicken lassen. Die Seile und Klettergurte, die wir zurücklassen mussten, waren beschlagnahmt worden. Einen Klettergurt hatte ich noch an, weil ich meinen Bruder beim Klettern auf der Triumphpforte hätte sichern sollen. Wir warteten einige Minuten und verabredeten per Funk, über Umwege zum Landhausplatz zu gehen, wo die Aktivistinnen bestimmt schon mit ihrem Transparent am Befreiungsdenkmal hängen würden. Als wir beim Landhausplatz eintrafen, sahen wir schon von Weitem das Transparent am Befreiungsdenkmal hängen. Großartig, die Aktion war erfolgreich. Jetzt war nur noch wichtig, dass die Polizei nicht sofort räumt. Immerhin wollten wir mit der Aktion ein Menschen erreichen. Aber für viel Passantinnenfrequenz war es leider noch viel zu früh. Es war ungefähr 6.30 Uhr. Vereinzelt waren natürlich Leute unterwegs, auf dem Weg zum Bahnhof oder am Weg zur Arbeit, aber selbstverständlich nicht so viele wie ein paar Stunden später. Dennoch müssen wir derartige Aktionen natürlich vorbereiten und durchführen, solange es noch dunkel ist. Sonst wird ja alles schon verhindert, bevor es überhaupt richtig anfängt. Schön wäre gewesen, die Beamten hätten länger für die Lagebesprechung gebraucht. Die letzte derartige Räumung begann erst um etwa 9 Uhr, obwohl die Beamtinnen auch dort schon kurz nach 6 angerollt kamen. Da hatten wir jede Menge Zeit zwischen Aktion und Räumung, um den anwesenden Pressemenschen und den zahlreich umherstehenden Passantinnen unser Anliegen näher zu bringen. Damals, wie gesagt, leider ohne Transparent. Aber diesmal war das Sondereinsatzkommando Cobra schon vor Ort. Es schien, als wären die zugleich mit der Polizei gekommen. Wenn die jetzt im Dunkeln räumen, dachte ich mir, hat die Aktion wieder zu wenig Frequenz. Kaum Passantinnen unterwegs, keine Presse da. Nicht, dass ich Aktionen grundsätzlich nur im Hinblick auf mediale Verbreitung wichtig fände. Nein, keinesfalls. Es gibt auch Aktionen, da kommt es nicht auf Medienberichte an. Und es gibt auch welche, da mag das sogar kontraproduktiv sein. Darüber hinaus finde ich es sehr wichtig, die Sinnhaftigkeit medialer Berichterstattung sowie das Verhältnis zu Massenmedien ganz allgemein immer wieder neu abzuschätzen. Mit den Medien spielen und sie nutzen, ohne von ihnen benutzt zu werden. So ähnlich drückte das Dieter Kunstelmann, Gründungsmitglied der K1, aus. Ich nehme mir diesen Gedanken stets sehr zu Herzen. Geht es nun um Presseresonanz bei politischen Aktionen oder um Berichterstattungen meine künstlerische Arbeit betreffend? Im konkreten Fall unserer Abseilaktion mit dem Transparent wäre es uns allerdings klar darum gegangen, möglichst viele Leute zu erreichen. Und deshalb wäre möglichst viel Medienresonanz natürlich dienlich gewesen. In diesem Fall hätte mediale Berichterstattung die Streuung unserer Botschaft natürlich potenziert. Wir hatten aber theoretisch noch einen Überraschungseffekt auf unserem Plan. Im Zuge der Vorbereitungen zu unserer letzten Aktion besichtigten wir auch den Dachstuhlbereich eines Gebäudes in der Innenstadt und befanden, dass es leicht möglich wäre, sich von hier aus über ein Dachfenster abzuseilen und auf diese Weise ein Transparent an prominenter Stelle zu platzieren. Leider hatten die Behörden aber unsere anderen Kletterseile beschlagnahmt, nachdem wir vorher bei der Triumphfolie davongerannt waren. Ich hatte noch meinen Klettergurt an und eines der 50 Meter Kletterseile hatte der Aktivist der Befreiungsdenkmal gerade zu sich hochgezogen, wohl um die Räumung etwas schwieriger zu gestalten. Ich funkte J, den Aktivisten, der am Befreiungsdenkmal war, an, hoffentlich nicht zu laut, dachte ich. Am Fuß des Denkmals standen jetzt schätzungsweise 20 Polizistinnen, darunter auch Mitglieder der Sondereinsatzgruppe Cobra. Ich stand mit meinem Bruder L nicht weit entfernt in einem Häusereck, in guter Sichtweite zum Denkmal. Hey J, alles okay bei dir? Fragte ich durch das Funkgerät. Er klang recht zuversichtlich und noch immer höchst motiviert, obwohl sich etwa 20 Meter unter ihm unzählige Polizistinnen aufbauten und Cobra-Beamte, die sich auf die Räumung vorbereiteten. M, der Aktivist, der das Seil am Fuß des Denkmals sicherte, während J hinaufkletterte, wurde bereits unsanft in einen der Polizeibusse verfrachtet. Du, die bereiten gerade die Räumung vor, erklärte ich J durchs Funkgerät. Zum Glück schien ihn das nicht weiter zu verunsichern. Keine Frage. Er war, was das betrifft, ja auch durchaus erfahren. J, begann ich erneut, bitte wirf mir doch das Kletterseil herunter. Möglichst weit von den Polizisten weg, möglichst weit nördlich. Etwas weiter nördlich stand ich nämlich im Schatten eines Hausecks und beobachtete die Situation. Ich wollte versuchen, mir das Seil zu holen, um dann möglicherweise zusammen mit meinem Bruder noch die Abseilaktion in der Innenstadt durchführen zu können. Ein zweites Transparent hatten wir ja. J bestätigte und es vergingen dann nur wenige Sekunden, bis das 50 Meter Seil mit einem lauten Knall auf den Betonplatten des Landhausplatzes landete. Die umherstehenden Polizistinnen hörten den Knall natürlich auch, bemerkten auch das Seil am Boden. Zum Glück schien ihnen das aber nicht weiter komisch oder verdächtig vorzukommen, wenn der Aktivist am Denkmal das Seil herunterwirft. Oder sie folgten einfach blindlings ihrem Befehl, vor dem Denkmal in Stellung zu bleiben. Dieser Hang zum blinden Gehorsam war uns als Aktivistinnen schon oft von Vorteil. Denn jedes Mal, wenn wir spontan und intuitiv agieren, müssen die Beamtinnen zuerst Rücksprache mit ihren Einsatzleiterinnen halten. Mal wieder ein ganz klarer Vorteil von Spontanität und Selbstbestimmung gegenüber einem Agieren in strengen Hierarchien. Aber davon kommt sicher noch mehr. Auf alle Fälle sah ich das Kletterseil am Boden liegen und warum auch immer, holte es sich keiner der umherstehenden Polizistinnen oder beachtete das Seil auch nur weiter. Es lag zwischen dem Hauseck, in dem ich mich versteckte, und der großen Gruppe von Beamtinnen, etwa 7 Meter von der Polizeiweg und ungefähr 15 Meter von mir. Langsam verließ ich das schützende Dunkel der Ecke, in der ich mich versteckt hatte und ging ruhig auf das Seil zu. Als ich kurz vor dem Seil stand, bemerkte mich offensichtlich einer der Beamten. »Halt, stehen bleiben, Polizei!« tönte eine zornige Männerstimme. War das dieselbe Stimme, die mir schon vorher vor einer knappen Stunde nachgeschrien hatte, als wir gerade bei der Triumphfoto davon liefen? Ich ging weiter. Ich bückte mich ruhig, nahm das Seil. Ich bemerkte, wie mehrere Polizistinnen auf mich zugingen, langsam. Ich versuchte, mich zu entfernen, zuerst auch langsam. Je schneller ich ging, desto schneller wurden auch die Polizistinnen. Ich bewegte mich Richtung eines Durchgangs in die Marie-Theresien-Straße und begann dann zu laufen. Ich bemerkte, dass mir ein Beamter nachrannte. Komisch, warum nur einer, dachte ich. Da hörte ich den Polizisten mit sich überschlagender und aggressiv verzerrter Stimme brüllen. Halt! Sofort stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Ich lief weiter, er lief mir weiter nach, er brüllte. Sofort stehen bleiben! Halt! Wenn ich dich erwische! Wenn ich dich erwische! Ich war zu dem Zeitpunkt noch etwa 10 Meter vom Polizisten entfernt und wäre gerade in eine kleine, unbeleuchtete Gasse, die den Landhausplatz mit der Marie-Theresien-Straße verbindet, gekommen. Meine Gedanken überschlugen sich. Lieber bleibe ich hier am noch beleuchteten Platz stehen und lass mich festnehmen. Als dieser aggressive Mensch folgt mir in diese dunkle Gasse, dachte ich, und wurde langsamer. Wer weiß, was mir dieser aggressive Polizist ohne Zeugin antun würde. Ich hätte den Beamten an diesem Tag ernsthaft zugetraut. Ja, das klingt total polemisch, aber ich bin schon öfters verhaftet worden und so. Ich habe echt massive Panik gehabt, gell? Und ich hätte den Beamten an diesem Tag ernsthaft zugetraut, mich anzuschießen. Sein aggressives Geschrei, die sich überschlagende Stimme, die klare Drohung, wenn ich dich erwische. Ich blieb stehen, warf das Seil weg, natürlich nicht in Richtung des Polizisten, sondern in die entgegengesetzte Richtung, nördlich, Richtung Landhaus. Sofort Hände hoch, sofort hinlegen, auf den Bauch, aber schnell, brüllte der Beamte, während er auf mich zustampfte. Voller Angst leistete ich Folge und sah den Polizisten dann nur noch im Augenwinkel, ich lag ihr am Bauch, auf mich zukommen. Bitte nicht treten, begann ich ihn zu beruhigen. Ja, ihr habt Handschellen, um uns ruhigzustellen. Das kann auch manchmal wehtun. Ja, die Repressionsmaschinerie hat Waffen, um uns einzuschüchtern, hat Geld, um ihre Schergen zu bezahlen, die gegen uns losgeschickt werden. Sie hat Gefängnisse, um uns wegzusperren. Aber wir haben Leidenschaft, Spontanität, Witz, Kreativität und unsere Frechheit. Soll ich einfach weiterlesen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find einen Austausch insofern eigentlich immer wesentlich interessanter, wie so konfrontatives, ein Mensch liest, alle hören zu, aber ich kann das nicht ändern. Wenn ihr keine Zwischenfragen stellt, kann ich mir keine ausdenken. Gell? Also ist nur noch mal eine Motivation, bitte auf jeden Fall. Das zu, was ist denn da? Ganz deutlich, komisch. Ja, ich muss das wieder, ich erkläre da wieder kurz. Also wie gesagt, wenn ich Lesungen in Österreich habe oder gar noch in Tirol, habe ich jetzt aber zwei gehabt, dann ist es nicht so wichtig, das zu erläutern. Aber für mich, also in einer größeren Stadt, und ich gehe davon aus, Dortmund ist wahrscheinlich eine größere Stadt, für mich meine ersten Gehversuche, sage ich mal, in der Subkultur oder meine ersten Gehversuche im politischen Widerstand, ganz, ganz breit ausgedrückt, war das, illegale Graffitis zu machen. Und ich bin mir immer ganz unsicher, wenn ich in größere Städte das irgendwie breit dreht, weil ich immer davon ausgehe, boah, wenn jemand da wohnt und der coole Riesenbahnhof, hat wahrscheinlich jeder irgendwelche Spray-Erfahrungen. Und wie gesagt, wenn ich meine Spray-Erfahrungen aus der Tiroler Pampa, nicht einmal aus Innsbruck, sondern aus Landeck, ich gehe davon aus, Landeck kennt niemand von euch, ist eine unvorstellbar winzige Stadt, ist die letzte Stadt in Tirol, bevor man in die Schweiz kommt. Da muss man aber zuerst schon über einen riesen Bergkamm drüber fahren. Bei uns hat es sowas überhaupt nicht gegeben. Für mich war das ein Riesending. Für mich war das allein schon deshalb politisch, weil es Sachbeschädigung ist. Und ich muss dazu sagen, ich war da 15, 16 Jahre alt. Das ist schon länger her. Aber für mich war das ganz klar ein Einstieg, einesteils ein Einstieg und andererseits ein Riesenausbruch aus diesen Kisteln, wo ich mich mit anderen, weiß ich nicht, bin damals Gymnasium gegangen, einfach ein Ausbruch aus diesen Schubladen, das halt bei uns in der Stadt, in dieser Kleinstadt gegeben hat. Auch wenn ich nachher nach einem halben Jahr erwischt worden bin und auch wenn das ganz ungute Folgen gehabt hat, speziell für meine Mutter. Wie gesagt, aber das ist für mich ganz enge Verbindung, beziehungsweise das war für mich ganz klar der Ausbruch oder keine Ahnung was. Und eben auch da war es so, dass ich mir gedacht habe, man hat halt von Städten wie, keine Ahnung, Zürich oder Berlin gehört und überall waren coole Graffitis und coole Züge angesprayt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das so cool finde, dann kann ich das da ja auch machen. Und schlussendlich war es ja dann auch so. Kann man ja alles. Naja, auf alle Fälle hätte ich da so eine kleine, wenn ich es finde. Schritt, Substantiv maskulin, der Fortbewegung dienendes Versetzen eines Fußes, meist nach vorn, eine bestimmt zweckdienende Handlung, Maßnahme. Die Hände blieben nahezu an den Griffen meiner Fahrradlenkstange kleben. Lack. Das nächste Mal unbedingt Handschuhe nicht vergessen und jetzt nur schnell weg. Es schaute nicht so aus, als hätte mich wer gesehen oder gehört. Und das, obwohl die Spraydosen im Rucksack wirklich sehr laut schepperten, als ich zum Fahrrad lief. Mittlerweile gibt es ja so kleine, kennt ihr es bestimmt alle, mittlerweile gibt es so kleine Magneten, die unten an der Dose befestigt werden, damit die Mischkugel nicht mehr so klappert. So was ist mir damals natürlich nicht eingefallen. Ich versuchte möglichst nicht auf der Hauptstraße zu fahren und blieb möglichst lange auf dem kleinen Weg neben den Schienen hinter dem Bahnhof. Es war etwa 3-4 Uhr in der Früh. Viel war deshalb eh nicht los in und um Landeck. Wenn ich mich beeilen würde, könnte ich vielleicht noch ein Stündchen schlafen, bevor ich aufstehen müsste, um mit dem Zug nach Innsbruck in die Schule zu fahren. Alles in allem war ich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf meiner ersten Nacht als Graffiti-Sprayer. Zwei einigermaßen großflächige Arbeiten, mehr oder weniger am selben Areal gesprayt und auch inhaltlich interessant, wie mir schien. Die Hände würde ich schon wieder sauber bekommen. Die leeren Dosen würde ich in Innsbruck entsorgen. Kein Mensch wird die mit den Graffitis in der über 70 Kilometer entfernten Stadt Landeck in Verbindung bringen. Einige Tage vorher fragte ich meinen Freund G. eher beiläufig, wie er es denn fände, mich beim Sprayen zu begleiten. Ich hatte die Wände und Wege ausgekundschaftet und hatte die fertigen Entwürfe. Ich wollte auch nicht direkt Hilfe beim Sprayen. Ich wollte, dass G. mitkommt, um die Umgebung im Auge zu behalten, während ich an den Graffitis arbeite. Was ganz speziell beim Wortlaut Think direkt an der Bundesstraße auch überaus wichtig war, wie sich im Laufe der Arbeit dort herausstellen sollte. Den Rucksack mit den Dosen richtete ich mir natürlich noch am Abend her. An Gummihandschuhe dachte ich, wie gesagt, bei diesem ersten Mal nicht. Klammer, meine Mutter besorgte mir dann diese gelegentlich für weitere Graffiti-Arbeiten. Keine Frage, dass sie natürlich alles andere als glücklich darüber war, dass ich nächtelang mit meinem Fahrrad und einem Rucksack voller Spraydosen Landeck bunter machen wollte. Sie teilte mir ihre Bedenken und Sorgen, wie sie wohl jede Mutter haben würde, mit und wir redeten und wir diskutierten. Wir redeten über den öffentlichen Raum, wem denn der nun gehören soll und ob Farbe denn wirklich Zerstörung, Sachbeschädigung wäre. Wir redeten über mögliche Konsequenzen und darüber, dass uns als Familie natürlich auch die finanziellen Mittel fehlen würden, gegebenenfalls entstandene Schäden durch Farbe zu bezahlen. Es gab viele derartige Gespräche, überzeugen konnten sie mich alle nicht. Erst jetzt, da ich selber Vater bin und mich natürlich auch insofern für unsere Kinder und ihre Taten verantwortlich fühle, verantwortlich gemacht werden kann, kann ich die Sorgen und Ängste, die meine Mutter damals wohl durchmachte, einigermaßen nachvollziehen. Damals, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich musste raus, die Wände brauchten Farbe. Und abgesehen davon, dass ich mir sicher war, nicht erwischt zu werden, hatte ich auch keine Angst vor Konsequenzen. Schön eigentlich. Es gab kein Halten und kein Zureden wirkte. Ich musste raus. Die Nacht riecht anders, riecht intensiver, wenn eine Aktion ansteht. Das war damals so, als ich mit meinem Fahrrad zum ersten Mal aufs Bahnhofsgelände fuhr, es dort versteckte und gebückt zu meiner Arbeitsfläche einer riesigen Hauswand huschte. Und es ist noch heute so, wenn ich auf dem Weg zu einer Besetzung oder zu einer Recherche in einer Tierausnutzungsanlage oder einer anderen Aktion bin. Der letzte Check der Funkgeräte, bei Abseilaktionen, das letzte Überprüfen der Ausrüstung, Gurte, Seile, transparent, alles da, alles besprochen. Zügig, aber nicht hektisch. Wir bestimmen die Situation. Die Gewissheit, alles schaffen zu können, alles erreichen zu können. Die Gewissheit, dass der Zeitpunkt jetzt in diesem Moment der richtige ist. Die Fahrradfahrt auf das Areal war natürlich kein Problem. Gehe damit kaum aufzupassen, während ich sprayte, war auch zum vereinbarten Zeitpunkt, zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt. Das ist eigentlich ganz irrelevant, dass ich das vorlese, aber dadurch, dass ich weiß, dass der G immer ungefähr eineinhalb Stunden zu spät gekommen ist, war das für mich damals ein totales Hey, er ist voll pünktlich. Wir versteckten die Räder in den Büschen und gingen geduckt zur Wand. Das laute Klappern der Mischkugel in den Dosen, wie gesagt, aus dem Rucksack schien mir wesentlich lauter, als ich es bisher kannte. Während ich begann, die Konturen zu sprayen, schüttelte G die anderen Dosen durch und behielt die Umgebung im Auge. Immerhin wurde ja auch nachts am Bahnhof gearbeitet. Um die Graffiti-Arbeit möglichst hoch sprayen zu können, arbeitete ich zum Teil auf einem Container stehend, den wir auf dem Areal gefunden hatten. Meinem Empfinden nach dauerte die Sprayerei fast ewig. Zuerst die Konturen in schwarz, rauf auf den Container, wieder runter vom Container, dann die Flächen in schattierten Rottönen ausgefüllt. Immer wieder versteckten wir uns in den Büschen neben dem Gebäude, weil Verschubarbeiten ganz in unserer Nähe stattfanden. Nach einer gefühlten Ewigkeit stand Catch Me in großen roten perspektivischen Buchstaben an der Wand. Wir waren sehr zufrieden. Wir hatten keinen Fotoapparat und Handys, noch dazu mit Fotofunktion gab es damals auch noch nicht. Schwer zu glauben. Wie gesagt, das war ungefähr, weiß ich nicht, 93, 94. Fotos wollten wir irgendwann in den nächsten Tagen machen. Ich hatte vor, meine Mutter zu fragen, ob sie das erledigt. Aber jetzt hatten wir noch was vor. Unsere Fahrräder ließen wir am Bahnhofsgelände stehen, während wir auf der anderen Seite des Gebäudekomplexes, während wir uns auf die andere Seite des Gebäudekomplexes schlichen, Richtung Bundesstraße. Wir waren beide erstaunt über den vielen Verkehr um diese Uhrzeit. Dennoch hielten wir unseren Plan fest. G schüttelte die Dosen durch. Die Arbeit an der Bundesstraße hatte ich in Blautönen geplant. Aufgrund des regen Verkehrs wurde ich schon bei den Konturen der einzelnen Buchstaben immer wieder unterbrochen. Immer wieder sah ich mich direkt im Lichtkegel des Autoscheinwerfer und duckte mich viel zu spät in den Schatten der Büsche an der Hauswand. Gut, dass G dabei war. Allein wäre das verheerend gewesen. Noch viel verheerender, als es so schon war. Nach einer weiteren Ewigkeit war an der Ozeanfahrt ein schönes Think zu lesen. Im Großen und Ganzen waren wir zufrieden, obwohl das Ganze wesentlich zeitintensiver war, als wir es uns vorgestellt hatten. Trotz dieser ersten Erfahrungen mit beispielsweise dem regen Verkehr und den verhältnismäßig vielen Leuten auf der Straße um diese Zeit und auch trotz des großen Zeitaufwands von zwei großflächigen Arbeiten in einer Nacht, war ich bereits einige Tage später wieder mit einigen Dosen unterwegs. Diesmal allein, weil G keine Zeit hatte. Für diese Nacht hieß es aber schnell nach Hause. Ich musste in wenigen Stunden zur Schule nach Innsbruck und G, der eine Lehre als Großhandelskaufmann machte, konnte zwar etwas länger schlafen, weil seine Arbeitsstelle zumindest in derselben Stadt war, musste aber in der Früh natürlich auch raus. Gute zwei Stunden später saß ich alles andere als ausgeschlafen im Zug nach Innsbruck. Abfahrt 6.20 Uhr. Kurz nachdem der Zug angefahren war und kaum den Bahnhof Landeck verlassen hatte, versuchte ich möglichst unauffällig links hinauszuschauen. Noch bevor ich was sehen konnte, hörte ich bereits einige der anderen Fahrgäste drüber sprechen. Größe, Platz und Farbgebung waren offenbar so gewählt, dass meine Arbeit auf alle Fälle ins Auge stach. Über die vermeintlichen Hintergründe und Theorien zum Inhalt durfte ich wenige Tage später bereits in der Regionalpresse lesen, obwohl sich die Spekulationen über die Aussage meines gesprayten Werks eh in Grenzen hielten. Viel Interpretationsspielraum war auch nicht gegeben. Catch Me prangte in über 1 Meter großen roten Buchstaben vor schwarzem Schatten von der Hauswand. Keine Frage, dass das cool war. Das schöne Wörtchen Think auf der anderen Seite des Gebäudekomplexes gesprayt ging in der ganzen Aufregung um Catch Me fast etwas unter. Es war vom Zug aus nicht lesbar, begrüßte aber alle nach Lande gekommenen Autofahrerinnen direkt an der Bundesstraße. Ich war zufrieden. Ich war froh. Was ich gemacht hatte, freute mich. Auch wenn ich im Nachhinein natürlich einräume, dass diese ersten gesprayten Arbeiten noch einiges an Verbesserungspotenzial hatten. Ich dachte nicht dran aufzuhören. Ich dachte nicht dran, dass, wenn ich nicht von selbst irgendwann aufhöre, ich wahrscheinlich von den Behörden ausgeforscht werden würde und so spätestens dann zum Aufhören gezwungen sein würde. Konsequenzen? Keinen Moment dachte ich an sowas. Sorgen und Ängste meiner Mutter hörte ich zwar bei unseren Gesprächen, nahm ich aber nicht nur ansatzweise ernst. Verstand ich nicht. Naiv, fruchtlos, entschlossen, kriminell. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann ja nicht das ganze Buch vorlesen, es war ja schlecht. Soll ich einfach weitermachen in meinem Plan? Schau mal auf die Uhr. Kichererbse, Substantiv feminin. Besonders im Mittelmeergebiet und im Orient angebaute Pflanze mit gefiederten Blättern, weißen bis violetten Blüten und Früchten, deren Samen wie Erbsen als Gemüse gegessen werden. Das ist wieder das zur Bildung. Aber der Gag ist, dass ich bei dieser Lesestelle, die wir mir markiert haben, jetzt gar nicht auf die Kichererbse eingehe. Das ist also extrem verwirrend. Aber vielleicht ist es ein Grund, das Buch mit nach Hause zu nehmen. Das war jetzt geschickt eingefädelt von mir. Das war nicht geplant, ganz spontan, sehr cool. Ich stehe mit 5, 6 Polizisten, ja, diesmal wieder kein Innen, das waren nämlich alles Männer in diesem Fall. Ich stehe also mit denen am Gang vor den Zellen. Plötzlich geht das Licht aus. Jetzt geht's los, höre ich einen der Polizisten laut sagen. Mir wird ganz flau im Magen. Nach wenigen Sekunden, noch bevor ich richtig überlege, wie ich mit meiner Angst umgehen soll, wie ich reagieren soll, geht das Licht wieder an. Offenbar hatte sich nur zufällig einer dieser Beamten an den Lichtschalter gelehnt und so das Licht im Gang unabsichtlich ausgeschaltet. Ich konnte unmöglich sagen, von welchen der Polizisten dieser blöde Witz gekommen ist. Schließlich war es ja völlig dunkel. Jetzt geht's los, übler Scherz, sagte ich. Könnte auch als Drohung aufgefasst werden. Ich stehe hier im Gang vor den Zellen, noch mit meinem Fahrradschloss um den Hals. Das Schloss hat die Polizei mit Hilfe der Feuerwehr nur so weit aufgeschnitten, um mich vom Absperrgitter holen zu können. Offenbar als Antwort oder als Rechtfertigung auf meinen Einwurf, dass das ja als Drohung aufgefasst werden könnte, erklärte dann einer der Beamten ganz zögerlich, dass sie ja immerhin niemanden verletzen würden. Ich fragte verwundert, ob ich denn jemanden verletzen würde. Ihr Aktivistinnen nehmt doch ständig verletzte Polizisten in Kauf, meinte daraufhin der Beamte. Ich fragte ganz irritiert, was er denn meine. Immerhin handelte es sich bei der Aktion, die mich in diese Situation gebracht hatte, wie so oft um ganz klaren passiven Widerstand, eine Blockade. Mein Erstaunen wurde immer größer, als er mir dann erklärte, dass wir Aktivistinnen bei einer solchen Räumung ja nie ausschließen könnten, ob sich nicht einer der Beamten vielleicht beim Bücken oder beim uns hochheben und in den Weg tragen oder in den Gefangenenwagen verfrachten, das Kreuz verreißt oder zerrt oder sonst irgend sowas. Er meinte das offenbar völlig ernst. Ich war dann absolut perplex. Danach brachten sie mich in die Zelle, alle zusammen, zu 5. oder zu 6. Die Zelle war recht groß, eine 4-Mann-Zelle. 2 Stockbetten standen drin, ich war der einzige Gefangene. Das war das erste Mal, dass ich seit meiner Verhaftung 2008 wieder in einer jetzt haben wir eine coole Idee. Darf ich jetzt ganz direkt fragen, von dieser ganzen Repressionssache in Österreich, von der ich zuerst kurz angesprochen habe, hat da noch niemand jemand was gehört, oder? Okay, aber eigentlich viele nicht, weil ich kannte nämlich die Lesung in dem Buch abkürzen und dafür vielleicht eine Lesestelle aus dem ersten Buch lesen, wo es um diese Hausdurchsuchung geht, weil es ist schon ziemlich grotesk. Ich lasse mir das noch offen. Aber das war schon cool. Weil ich eben als Adar wieder auf das eingehe und wenn, naja. Es war das erste Mal, dass ich seit meiner Verhaftung 2008 wieder in einer Gefängniszelle war. Zwar wurde ich seitdem einige Male festgenommen, aber bisher jedes Mal nach einer kurzen Identitätsfeststellung wieder laufen gelassen. Diesmal aber waren mehrere Aktivistinnen dabei, die nicht aus Tirol waren und die Behörden deshalb noch nicht kannten. Offenbar wollten sie uns wirklich einsperren, bis sie die Namen der anderen Aktivistinnen erfuhren. Ich legte mich auf die oberste Pritsche des linken Stockbetts. Ich ging davon aus, dass das trotz allem nicht allzu lange dauern würde. Natürlich weckte die ganze Szenerie Erinnerungen an traumatisierende Erlebnisse meiner Verhaftung im Zuge des Verfahrens nach 278a im Jahr 2008. Dennoch schlief ich recht bald ein. Immerhin war ich seit kurz nach 3 Uhr früh auf. Es war schon kalt, Ende November. Wir trafen kurz nach 4 Uhr früh in Innsbruck ein. Nach einer kurzen Besprechung in einem nahen Park beim Brunnen am Bozener Platz gingen wir in Position. Eine erste Gruppe von Aktivistinnen betrat durch ein offenes Stiegenhaus das Gebäude und kam mit unserer Klappleiter über ein Dachfenster vom Dachboden aufs Dach. Wir hatten das vorher recherchiert. Als die Kletterseile befestigt und die Kletterinnen in Position waren, hieß es warten. Wir wollten möglichst zeitgleich den Eingang im Erdgeschoss blockieren und das Transparent vom Dach hinunterlassen. Zwei Personen sollten sich mit dem Transparent vom Dach abseilen, zwei weitere sicherten die Seile. Unten würden die Leute das Absperrgitter der Landwirtschaftskammer zuziehen und sich dann zwei Aktivistinnen mit D-Loks, das kennst du schon, oder? Das sind so Fahrradschlösser, recht starke. Also die heißen wahrscheinlich die, weil sich das Buchstabendings da ergibt. An das Gitter ketten und den Eingang auf diese Weise verschließen. Ich hielt über Funk Kontakt zur Gruppe aufs Dach. Kurz vor sechs besprachen wir uns knapp und starteten die Aktion. Alles lief nach Plan. Hinrennen, Gitter zuschieben und mit den D-Loks, die wir gleichzeitig um den Hals hatten, versperren. So, Eingangsportal geschlossen. Auch bei den Aktivistinnen, die sich zusammen mit dem Transparent vom Dach abseilen sollten, lief alles glatt. Schon nach wenigen Minuten wurde die erste zufällige Polizeistreife auf uns aufmerksam. Nach und nach fanden sich neben einigen Polizistinnen auch um die 10 bis 15 Aktivistinnen und Sympathisantinnen ein. Ich saß in meinen Schlafsack gehüllt mit dem Schloss um den Hals, an das Absperrgitter gekettet an den Stufen zum Eingang der Landwirtschaftskammer. Neben mir saß N, ebenfalls mit einem Schloss um den Hals in eine Decke gewickelt. Es war die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Die Beamten aus der Landwirtschaftskammer brachten den Polizistinnen heißen Tee über den Hinterhof, Unterstützerinnen und Passantinnen brachten Tee für die Aktivistinnen. Ich trank trotz Kälte keinen Tee, weil ich erstens nicht so der D-Typ bin und ich zweitens auch nicht wirklich wusste, wie lange ich hier den Haupteingang blockieren würde, also ob und wann wir von der Polizei geräumt werden würden. Da ist es erfahrungsgemäß besser, nichts zu trinken, um nicht plötzlich aufs Klo zu müssen. Erst gegen 9 Uhr vormittags rückten plötzlich immer mehr Polizeifahrzeuge und Polizistinnen an. Zuerst wurde ein Platzverbot ausgesprochen. Wer sich in 15 Minuten noch hier aufhalten sollte, werde festgenommen. Für N und mich stellte sich die Frage, diesem Platzverweis Folge zu leisten, nicht wirklich. Wir waren ja schließlich angekettet. Auch für die Aktivistinnen am Dach war klar, dass wir das zu Ende bringen werden. Viele der Sympathisantinnen wechselten die Straßenseite, wollten nicht festgenommen werden, aber dennoch in der Nähe bleiben. Natürlich ist es auch immer sehr wichtig, dass Räumungen, wie sich hier mehr und mehr eine ankündigte, auch fotografiert und dokumentiert werden. Neben mir und N sammelten sich noch drei weitere Aktivistinnen beim Eingangsportal. Wir hackten uns fest unter und für die Polizei war nicht mehr ersichtlich, wer nun angekettet war oder wer sich lediglich festhielt. Gegen 9:30 wurde dann die ganze Brixner Straße von der Polizei gesperrt. Dann rückte die Sondereinheit Cobra mit erinnerlich um die 10 Polizeiwagen und 2 Feuerwehrlastwagen an. Auch die anwesenden Pressevertreterinnen wurden jetzt des Platzes verwiesen. Mit schwarzen Gesichtsmasken und schwerer Bewaffnung bauten sich die Cobra-Beamten vor uns auf. Dann wurden die drei Aktivistinnen auf der Eingangsstiege neben N und mir geräumt. Zuerst T. Sie wurde von 2 Beamten halb getragen, halb zum Arrestwagen geschleift. Danach meine Schwester J. Ah, das ist nett, die hat gestern ihr zweites Kind gekriegt. Aber es macht natürlich nichts her, wenn ihr sie nicht kennt. Und auch meine Mutter R. Die Wagen mit den ersten drei Gefangenen fuhren dann gleich ab. Währenddessen wurden die beiden Aktivistinnen, die sich mit dem Transparent vom Dach abseilten, von Cobra-Beamten mittels Feuerwehrkran geräumt. Die anderen Aktivistinnen am Dach, die Kletterseile sicherten und mit uns Funkkontakt hielten, M, C und mein Bruder L, konnten entkommen. Dann versuchten die Beamten, die Schlösser um N's und meinen Hals mit einem Bolzenschneider zu öffnen. Doch dieser war offenbar zu schwach. Bevor die Beamten in einem Winkelschleifer anrückten, wurde von anderen Polizistinnen als Sichtschutz eine Decke vor uns hochgehalten. Offenbar sollten Fotos vermieden werden, auf denen zu sehen ist, wie die Funken von der Arbeit mit der Flex in die Gesichter der Aktivistinnen schießen. Meine Jacke wie auch meinen Schlafsack ziehen seit diesem Polizeieinsatz mehrere tiefe Brandlöcher. Nachdem wir losgeschnitten waren, wurden auch N und ich in 2 separate Arrestwagen getragen. 2 Cobra-Beamte hielten mich an Schultern und Händen fest, 2 gewöhnlich Uniformierte an den Beinen. Ich schrie an die vielen Schaulustigen und an die anwesende Presse gerichtet. So reagiert der Staat auf Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. Das ist Demokratie. Ich bemerkte, wie mir einer der beiden Cobra-Typen meinen Daumen Richtung Unterarm drehte und ich schrie vor Schmerz. Ist dir nichts passiert? Was schreist denn so? Meinte er zynisch. Ich solle aufhören zu schreien, sonst könnte ich mich ernsthaft verletzen, meinte er abschließend sinngemäß. Immer wieder ernüchternd festzustellen, in welchen Dingen unsere Exekutive offenbar geschult wird. Drohungen, Einschüchterung bis hin zu Verletzungen stehen offenbar an der Tagesordnung. Ich glaube, wir überspringen da ganz viel. Frechheit, Substantiv feminin, Dreistigkeit, Impertinenz, Insolenz, bildungssprachlich, emotional, Unverschämtheit. Wir saßen zusammen und freuten uns. Frechheit siegt, dachten wir uns immer wieder ganz euphorisch. Und doch gleichzeitig verwundert. Wir konnten es noch gar nicht richtig glauben. Immerhin waren wir ja im Kern nur zu zweit, meine Frau K. und ich. Wie eine Katze, wenn sie ihre Haare aufstellt, oder wie ein Pfau, der sein Gefieder spreizt und ein Rad schlägt, täuschten wir unsere Gegnerinnen. Ähnlich den vielen Augen aus dem Pfauenrad ließen wir unsere Widersacherinnen, wie auch die Presse, glauben, sie hätten es mit einer großen, gut organisierten Meute an wütend und entschlossenen Menschen zu tun. Das ging auf. Wir warfen einen winzig kleinen Stein ins Wasser und die Wellen, die so entstanden, brachten unsere Gegnerinnen innerhalb weniger Wochen zum Kentern. Naja, und für diese eine größere Kundgebung, die tatsächlich stattfand, mobilisierten wir recht spontan weitere 4 bis 5 Leute, zugegebenermaßen. Vor allem aus meinem familiären Umfeld mal wieder. Ich schaue mir die Pressemeldungen von damals an, ist ja schon länger her. Angefangen hat es mit einem kurzen Bericht in einer Regionalzeitung. Mehreren männlichen Jugendlichen mit türkischen Wurzeln wurde es demnach, damals bereits am Eröffnungstag von vornherein der Einlass in eine Disco in Imst verwehrt. Einzig aufgrund ihres Aussehens. In dem kurzen Bericht kamen auch die Betreiber, ja ohne ihnen, das waren nämlich 2 Männer, der Disco zu Wort und bestätigten die Vorwürfe der willkürlichen Ausgrenzung. Das passierte über 100 Kilometer von uns entfernt und uns war klar, dass wir sowas nicht einfach stehen lassen wollten. Es folgten mehrere Telefonate mit Bekannten aus der Gegend, gleichzeitig überlegten wir uns einen Text für ein Flugblatt. Wir nutzten damals das Internet noch kaum, ich hatte zwar eine Mailadresse, konnte aber weder tippen noch den PC bedienen. Die Arbeit am Computer blieb also meiner Frau hängen. Bald war klar, dass wir am darauf folgenden Wochenende nach Imst ins Tiroler Oberland fahren würden. Auto hatten wir damals keines und so fuhren wir mit unserem damals einzigen Sohn mit dem Zug ins Oberland. Im Gepäck auch ein Stapel Flugblätter und 2 frisch gesprayte Transparente. Diese hatte ich kurzfristig aus 2 Bettbezügen gemacht. Nach einer kurzen Begrüßung gab es eine recht unkoordinierte und spontane Planungsbesprechung bei veganem Abendessen im Haus meiner Mutter. Neben meiner Familie waren noch 4 Bekannte bekommen. Die Idee war, Freitagabend zu der Disco zu fahren und vorerst mal 2 von den Aktivistinnen samt Transparent und einigen Flugzettel hineinzubekommen. Und zwar, wenn das Lokal bereits voll ist. Die Aktivistinnen, die reingingen, sollten möglichst unauffällig und unverdächtig aussehen. Da fiel ich schon mal weg. C versteckte das Transpi und die Fluges unter seiner Kleidung. Wir vereinbarten eine Uhrzeit, damit die Aktivistinnen in der Disco und wir vor dem Eingang gleichzeitig unsere Transparente entrollen. Ansonsten würde ein Transparent entfernt werden, noch bevor wir das zweite ausgerollt hätten. Was in den wenigen Minuten im Inneren des Lokals passierte, weiß ich lediglich aus den Erzählungen der beiden Aktivistinnen. Ich selber war ja nicht drin, sondern protestierte am Eingang. In der Disco gab es sowas wie eine Terrasse über der Tanzfläche. Zur vereinbarten Uhrzeit entrollten die beiden Aktivistinnen dort das über 2 Meter lange Transparent mit der Aufschrift »Hier wird rassistisch diskriminiert« und warfen Flugblätter in die Menge. Sofort wurde die Musik abgedreht und die beiden beim Mikrofon angehalten, das Lokal zu verlassen. Es kam auch gleich Sicherheitspersonal und brachte die beiden vor den Eingang. Dort staunten sie nicht schlecht, als da bereits noch weitere Leute mit einem anderen Transparent standen. Solidarisieren statt reinmarschieren, stand auf diesem zweiten Bettbezug zu lesen. Und bereits unsere erste Finte zeigte Wirkung. Wir spekulierten damit, dass sich um das Transparent und die wenigen Aktivistinnen beim Eingang schnell viele Besucherinnen sammelten. Und so war es auch. Und für die Security-Bediensteten war natürlich nicht mehr erkennbar, wer Aktivistin war, wer einfach aus purer Schaulust dabei stand oder wer einfach beim Eingang stand, um in die Disco zu kommen oder wer sich tatsächlich spontan solidarisierte. Ja, in wenigen Fällen gab es auch das. Es folgte das Übliche, wie ich es auch später bei ähnlichen Aktionen noch unzählige Male erlebte. Die Sicherheitsleute wollten uns aus dem Gebäude haben, wir blieben passiv friedlich, ließen uns nicht abdrängen. Währenddessen ergaben sich interessante Auseinandersetzungen mit Disco-Besucherinnen. Von Solidaritätsbekundungen bis hin zu betrunken, aggressiven Stänkereien und Provokationen war die Palette recht breit. Auch Pressevertreterinnen waren recht schnell anwesend. Die regionalen Bezirksblätter, aber auch die Tiroler Tageszeitung und die österreichweite Kronenzeitung, ich glaube Kronenzeitung ist so Pendant zur Bildzeitung, so vom Niveau her, machten einige Bilder und nahmen unsere Flugblätter mit. Interviews gaben wir keine, da wir das vorher so besprochen hatten. Wir wollten ja keine erkennbaren Organisatorinnen oder Wortführerinnen. Auf den Flugblättern war die Mailadresse des UZAGGRSS-Kollektivs angeführt. Wir hatten dieses Kollektiv recht spontan einige Tage vorher gegründet. Es stand für unabhängiger Zusammenschluss autonomer Gegnerinnen von Rassismus, Sexismus und Speziesismus. Mit dieser Mailadresse standen wir auch für Pressefragen zur Verfügung. Kurz danach kam die Polizei. Nicht mehr als 2 ältere Beamte, soweit ich mich erinnere. Sie fragten, ob für diese Kundgebung eine Anmeldung vorliegen würde. Jetzt kann ich das nur für Österreich sagen, Deutschland kenne ich nicht aus. Was wir verneinten, und zwar in zweierlei Hinsicht. Interessanter bzw. erschreckenderweise geht die Polizei praktisch immer davon aus, dass es nötig wäre, Versammlungen und Kundgebungen vorher, Anführungszeichen, anzumelden. Meinungsfreiheit nur nach vorheriger Anmeldung, politische Versammlungen nur mit Genehmigung, mitnichten. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nur von Österreich sprechen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, gell? In Österreich ist es so, dass es seit 1918 nicht mehr nötig ist, es anzumelden. Und es ist total nett, wenn man das so der Polizei sagen kann, weil 1918 ist echt schon lange her. Ich überspringe das jetzt mit diesem Gesetzestext, weil es ist eigentlich witzig zu lesen, aber nicht witzig vorzulesen. Die Gründe dafür, dass wir unsere Kundgebung im Falle der hier beschriebenen Aktion gegen die rassistische Türsteherinnenpolitik dieser Disco nicht vorher bei der Polizei angezeigt hatten, lagen aber woanders. Wir wollten unseren Protest ja dorthin tragen, wo er nötig war, und zwar direkt in das Lokal. Weil das aber kein öffentliches Grundstück war, wäre das hier nicht möglich gewesen. Auch der Eingangsbereich zur Disco befand sich ja nicht auf öffentlichem Grund, sondern war wie der ganze Gebäudekomplex natürlich privat. Wir mussten also wohl oder übel mit einer Anzeige wegen Besitzstörung rechnen. Deshalb ließen wir uns danach, auch ohne größere Diskussionen von den beiden Polizisten vor die Tür ins Freie, auf das öffentliche Grundstück begleiten. Auch dort mussten ja alle Besucherinnen, die in das Lokal wollten, an uns vorbei. Zwischen unseren Transparenten durch. Hier wird rassistisch diskriminiert, solidarisieren statt reinmarschieren. Wir blieben da stehen, bis wir alle unsere Flugblätter zu den rassistischen Vorfällen verteilt hatten und führten währenddessen mehrere Gespräche mit den Besucherinnen. Je später der Abend wurde, desto ausfälliger wurden natürlich auch die Gäste. Im Laufe des Abends lernten wir dann auch die Betreiber der Disco und auch den Hausherrn des Einkaufszentrums, in dem das Lokal untergebracht war, kennen. Hier entwickelten sich zum Teil durchaus hitzige Diskussionen. Später ging sogar das Gerücht um, dass an diesem Abend nach einem Gespräch zwischen Polizei und einem Vertreter der Bezirkshauptmannschaft mit den Betreibern türkischstämmigen Jugendlichen plötzlich doch gestattet wurde, die Disco zu betreten. Müde, aber motiviert fuhren wir zu meiner Mutter nach Hause. Der Anfang war gemacht. Die rassistischen Einlasskontrollen wurden unübersehbar zum Thema gemacht. Aber die Betreiber sollten keinesfalls das Gefühl haben, es würde bei dieser einen Aktion bleiben. Wir wollten noch ein wenig nachschenken. Im Laufe des Samstags gestalteten wir mit einem weiteren Bettbezug noch ein Transparent. Hier werden Menschenrechte überfahren. Dazu bemalten wir die Reifen des Autos meiner Mutter mit schwarzer Farbe und fuhren kreuz und quer mehrmals über das Transparent, sodass die schwarzen Reifenabdrücke am Bettbezug zu sehen waren. Dieses Transparent brachten wir am Samstagabend zu dritt oder zu viert zur Disco. Sofort waren wir regelrecht umringt von Interessierten. Wir hatten echt den Eindruck, einige von den Leuten kamen nur aufgrund unseres Protests vom Vortag in das Lokal. Schnell machten wir ein Foto unseres Transparents am Boden des Eingangsbereichs. Natürlich kamen auch recht bald wieder zwei Security-Bedienstete. Diesmal nahmen sie unser Transparent ab und verschwanden zügig in das Lokal. Aber das war uns egal. Diesmal wollten wir ohnehin nicht lang bleiben. Für uns ging es endlich nach Hause. Das Foto mit dem Transparent im Eingangsbereich, hier werden Menschenrechte überfahren mit den Reifenspuren, sandten wir danach an mehrere Presseadressen. Wir hatten erstmal vor, in Ruhe die Medienberichte und auch die Reaktion der Betreiberinnen abzuwarten. Erst danach wollten wir uns überlegen, ob und wie wir in dieser Sache weitermachen würden. Gleich nach dem Wochenende gab es in den Montagsausgaben der Tiroler Tageszeitung wie auch in der Krone halbseitige Berichte zu unserer Aktion vom Freitag und Samstagabend. In beiden Fällen mit Bildern, auf denen unsere Transparente zu lesen waren. Die Berichte waren grundsätzlich positiv. Es war von bis zu 40 Demonstrantinnen die Rede und die rassistische Diskriminierung. Das ist ganz wesentlich. Das klingt jetzt wahrscheinlich euch als Dortmund 40, aber wir waren nur 6. Und das war ja sehr cool. Also genau so, wie wir das vorgestellt haben. Und die rassistische Diskriminierung seitens der Lokalbetreiberinnen wurde klar beim Namen genannt. In beiden Zeitungen war zu lesen, dass gegen die Betreiberinnen wegen Diskriminierung ermittelt werde. Die Tiroler Tageszeitung schloss ihren ausführlichen Bericht mit der Feststellung, dass sich die Betreiber wohl warm anziehen müssten, dass weitere Protestaktionen geplant seien und dass diese gegebenenfalls auch bundesweit auf alle Standorte der Diskokette ausgedehnt würden. Auch von einer Unterschriftenaktion und einem Boykottaufruf gegen das ganze Einkaufszentrum war die Rede. Wir hatten sehr hoch gepokert in unserem Flugblatt und in den Presseaussendungen. Die Medien übernahmen unsere frechen Übertreibungen betreffend unsere durchdachten Pläne, der Vielzahl an Aktivistinnen und unsere bundesweite Vernetzung ungefragt. Auch unsere fiktive Organisation, das UZAGG.RSS-Kollektiv, der unabhängige Zusammenschluss autonomer Gegnerinnen von Rassismus, Speziesismus und Sexismus, andere Reihenfolge, wurde immer wieder genannt. Es war wohl das erste Mal, dass es das Wort Speziesismus in eine dieser Zeitungen schaffte. Wir waren sehr überrascht und zutiefst erfreut. Im Laufe der Woche zitierten die Regionalblätter noch den Bürgermeister sowie die Vizebürgermeisterin von Imst mit den Worten »So kann es nicht weitergehen« und berichteten weiter von einer Presseaussendung der Grünen, in der die rassistisch motivierten Einlasskontrollen als bodenlose Frechheit bezeichnet wurden. Die Wellen, die unser winziges Steinchen im kleinen Teich der Regionalpolitik schlug, wurden höher und höher. Wir konnten es kaum glauben. Während sich immer mehr Menschen offiziell solidarisierten, beschlossen wir hier und da noch gezielt nachzulegen, um keinesfalls den Anschein zu erwecken, das wäre es von unserer Seite bereits gewesen. Zuerst gestalteten wir nochmal ein Flugblatt, ganz anders aufgebaut als unser erstes, um hier den Eindruck einer weiteren Organisation zu erwecken. Bei Rassismus eingreifen, das Empire angreifen. Empire hat diese Disco-Kette gehört. Dieses legten wir, da haben wir glaube ich nur 15 davon machen lassen, dieses legten wir gezielt in einigen Telefonzellen in Imst auf. Inhalt war eine anonyme Ankündigung einer spontanen Aktion gegen die Disco. Zeit und Treffpunkt per SMS-Lawine, watch out, war das Schlusssatz auf dem Flugblatt. Wenige Tage später war natürlich auch davon in der Regionalpresse zu lesen. Kurz darauf folgten Flugis, die sich in Layout und Dimension nicht von jenen unterschieden, die Disco-Kette zu Werbezwecken selber auflegte. Darin thematisierten wir Ausgrenzung und Rassismus eher subtil, sodass nicht auf den ersten Blick klar sein sollte, ob es sich hierbei um ein Protestflugblatt handelt oder ob die Lokalbetreiber ihre rassistische Ausgrenzungspolitik selber bei Werbezettel verbreiten. Auch von diesen Flugblättern wurden nur recht wenige vervielfältigt, diese aber gezielt dort deponiert, wo wir es für taktisch richtig wichtig hielten. Wenig später berichtete die Tiroler Tageszeitung von einer Anzeige eines ehemaligen Nationalratsabgeordneten der SPÖ, Sozialdemokratische, gegen die Lokalbetreiber. Am Imster Gymnasium sammelten Schülerinnen Unterschriften gegen die rassistisch motivierten Einlasskontrollen der Disco und auch die grüne Alternative Jugend sprang noch rechtzeitig auf den Zug auf und kündigte über die Medien weitere Proteste an. Nur eine Woche nach unserer ersten und eigentlich einzigen Demo vor dem Lokal erfolgte seitens der Betreiber und Geschäftsführer im Rahmen einer Pressekonferenz eine öffentliche Entschuldigung, wie es die Regionalzeitungen nannten. Zwar wurde immer wieder beteuert, dass es sich grundsätzlich eher um ein Missverständnis gehandelt hätte, andererseits wurde auch betont, dass Anführungszeichen intern sehr ernste Gespräche geführt wurden und dass die Sache für einige Mitarbeiter bereits Konsequenzen hatte. Interessiert lasen meine Frau K. und ich die Presseberichte. Penibel schnitten wir die Artikel aus und archivierten sie in unserer Mappe Politisches. Die immer höher schlagenden Wellen unseres kleinen Steinchens im Teich der Regionalpolitik brachten innerhalb einer Woche diese rassistischen Einlasskontrollen zum Kentern und veranlassten die Betreiber zu einer öffentlichen Entschuldigung. Innerhalb weniger Tage äußerten sich Bürgermeister, Vizebürgermeisterin Grüne, ein ehemaliger SPÖ-Nationalratsabgeordneter und viele andere Personen klar ablehnend gegen Rassismus allgemein und die besagten diskriminierenden Einlasskontrollen des Lokals im Speziellen. Auch dass die Regionalmedien unsere Proteste als Anlass zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema nahmen, hat natürlich sehr viel zum positiven Ende dieser kurzen Kampagne beigetragen. Wir müssen nicht unbedingt viele sein. Wir müssen nicht mal immer vor Ort sein. Manchmal reicht viel Frechheit und Kreativität, zu wenig Glück, um mit den vorhandenen Zutaten ein positives Ergebnis zu erzielen. Ähnlich agierten wir Jahre später, als bekannt wurde, dass in einem unserer Nachbardörfer ein Wildschwein von einem Jäger erschossen wurde. Diesmal als Kommunikationsguerillatruppe Schwarzwild. Muss betonen, damals hat es diese unsägliche Band Freiwild noch nicht gegeben und Schwarzwild war für mich totaler cooler. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man das klingt ähnlich, aber wir waren zuerst da. Unter den Ortsschildern brachten wir die Zusatztafel mit der Aufschrift Langkampfen grüßt seine Gäste, hier werden Schweineurlauber erschossen, herzlichst ihr Jägermeister. Wieder nahm eine Regionalzeitung unsere Aktion zum Anlass, einen umfassenden Bericht zu dem Thema zu veröffentlichen. Der Bericht wurde mit der Überschrift Guerilla reagiert auf Wildschweinshooting getitelt, zeigte ein Foto des Ortsschilds samt unserer Zusatztafel und gab sogar Platz für eine Selbstdarstellung. Anführungszeichen. Das Wort Schwarzwild sei erstens im Sinne der ursprünglichen Bezeichnung für Wildschweine zu verstehen, zweitens als deutlicher Hinweis auf die klassisch-anarchistische Gesinnung einer Gruppe, die bestrebt sei, die Gewaltherrschaft des Menschen über die Tiere zu beenden. So geil. Es ist eine tolle Sache, wenn die Bevölkerung in der Tiroler Peripherie plötzlich Bescheid weiß. Es gibt da also eine Gruppe mit klassisch-anarchistischer Gesinnung, die bestrebt ist, die Gewaltherrschaft der Menschen über die Tiere zu beenden. Ich glaube mich zwar zu erinnern, dass wir in unserer Aussendung die Formulierung menschliche und nichtmenschliche Tiere verwendeten, aber immerhin. Übrigens wurden in den Tagen darauf sogar einige sehr wohlwollende Leserinnenbriefe dazu veröffentlicht. Ich mag sowas bis heute gern. Spontan, frech und anonym. Mit solch kleinen Aktionen ist es uns und mir auch immer wieder wichtig zu betonen, es ist nahezu immer möglich, aktiv zu sein. Wir brauchen grundsätzlich keine Spezialisierungen oder aktivistische Eliten. Jede kann und soll im Rahmen ihrer und seiner Möglichkeiten aktiv werden. Widerstand und Rebellion kann niemals Sache der anderen sein. Speziell die Kampagne gegen die rassistischen Einlasskontrollen zeigten das, finde ich, sehr schön. Irgendwo im Hintergrund wurde eine größere, entschlossene und gut vernetzte Gruppe vermutet, die in Wirklichkeit in erster Linie aus meiner Frau K. und mir bestand. Und plötzlich fühlten sich viele Menschen motiviert und animiert, auch selber was zu tun. Und das ging auf. Frechheit siegt. Jetzt habe ich vergessen, wann ich angefangen kann. Das ist echt cool. Ich schaue immer auf die Uhr. Das tat mir jetzt gefallen, wenn ich aus meinem ersten Buch eine kurze Stelle lese und dann das beende, bevor es langweilig wird. Weil ich kann nicht gut eineinhalb Stunden aus dem Buch lesen, weil dann habe ich es ausgelesen. Das ist ja... Vor allem, wenn ich schon gemerkt, dass ich viel zu schnell bin für das, was ich eigentlich vorhätte. Jetzt gehe ich auf das nochmal ein. Es sind offenbar nur wenige Leute, die das... 2008 hat es in Österreich, ich bin ein bisschen legasthenisch, 23 oder 32 Hausdurchsuchungen gegeben, am 21. Mai 2008. Zeitgleich eben in diesen 23 oder 32 Haushalten, auf ganz Österreich verteilt, angefangen von ganz östlich, Wien, Wiener Gegend, bis ganz westlich Tirol, wo ich wohne. Im Zuge dieser über 20 Hausdurchsuchungen hat es dann schlussendlich 10 Verhaftungen gegeben. Und die Leute sind in dem Verdacht verhaftet worden, eine kriminelle Organisation gegründet zu haben und Mitglieder einer kriminellen Organisation zu sein. Den Inhalt von dem Strafantrag haben wir nur ganz tröpfelweise im Zuge der U-Haft nachher gekriegt. Also ich habe zuerst überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Weil auch in diesem Haftbefehl nur ganz wenig drin gestanden ist. Ich habe gedacht, irgendwas Konkretes, irgendeine Besetzung oder keine Ahnung. Also ich habe niemals gedacht, dass die gegen uns wegen diesem Terrorparagrafen ermitteln. Und dieser Paragraf hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich in Deutschland ein ähnlicher Strafrahmen für diesen 129er. In Österreich ist es 6 Monate bis 5 Jahre. Wenn nichts dazu kommt. Und in meinem Fall war es aber so, dass ich mache öfters Jagdstörungen mit. Ich habe von einer Jagdstörung noch so einen Google Maps ausgedruckten Plan in meiner Tarnjacke gehabt. Und dann haben sie natürlich diesen Plan gefunden. Und was ich nicht gewusst habe, zum damaligen Zeitpunkt, dass entweder, weiß ich nicht, 2 Wochen vor unserer Jagdstörung oder 2 Wochen nach unserer Jagdstörung ist dort eine Jagdhütte abgebrannt. Und jetzt haben sie mir diese Brandstiftung natürlich auch noch zugeschoben. Ist ja logisch, an den Plan in der Tasche gehabt. Um dem vorauszugreifen, im Zuge des Prozesses ist dann herausgekommen, dass diese abgebrannte Jagdhütte ein Versicherungsbetrug seitens der Jägerinnen war. Gibt es Schwarzkopf, kennt man da, oder? Ist das keine österreichische Firma, diese Kosmetikfirma, Shampoo machen die. Dieser Schwarzkopf-Typ hat da eine Jagd und das war unvorstellbar, es war echt schrecklich. Der ist schon gekommen und hat gesagt, ich kann das gar nicht so, das war so grotesk. Man sitzt da im Schwurgerichtssaal mit einer Strafdrohung von bis zu 5 Jahren. Und trotzdem war es einfach so grotesk und schräg. Und der ist kam mit einer riesigen Schnapsnase, ohne dass ich jetzt den diskriminieren will. Aber der war wirklich nicht ganz nüchtern. Und dann sagt die Richterin, naja, Herr Schwarzkopf, oder nein, war nur der Jagdpächter, der heißt nicht Schwarzkopf. Woran haben Sie denn gemerkt, dass diese Jagdhütte angezündet worden ist? Na, sagt er so im tiefsten ostösterreichischen Slang, naja, wenn ich da gekommen bin, war die Hütte nimmer mehr da. Dann denke ich mir, aha. Und dann haben sie halt, dann haben wir auf unsere Kosten und auf unsere Energie hin an Brandgutachter, das haben alles wir organisiert, kein Brandgutachter. Und der hat dann gefragt, naja, ist Ihnen vielleicht vorher schon was aufgefallen beim Heizen oder vielleicht war es ja gar keine Brandstiftung. Und dann sagt einer von diesen Jagdpächtern, nachdem sie der Richterin erklärt haben, die hat dann selber lachen müssen, dass offenbar unvorstellbares Gelage nach dieser Jagd in der Hütte war und da wahrscheinlich niemand mehr hat stehen können. Und dann sagt er, ja, das stimmt schon, da ist so eine harzige Masse aus dem Kamin ausgegangen. Dann denke ich mir, mein Gott, also ich wohne in einem 400 Jahre alten Haus, wo ich auch mit Holz harz. Und spätestens, wenn eine harzige Masse aus dem Kamin ausrinnt, ist ganz klar, dass der bald nochmal brennt. Und dann hat die Versicherung bestätigt, dass das offenbar Verschulden von der Jägerschaft war. Also die haben praktisch einen Heizfehler gemacht. Es ist denen aber total, hat super in den Kram gepasst, dass wir da gerade verhaftet worden sind. Und sagt, ja, das waren sicher auch noch die. Und wie gesagt, wenn wir nicht aus eigener Energie da hatten Gutachter organisiert und uns mit der Materie befasst, hatten sie mir die Brandstiftung auch zugehängt. Und das hat mein Anwalt eben beim ersten Anwaltsgespräch im Gefängnis auch gesagt. Mittwoch sind wir verhaftet worden, Donnerstag war Feiertag und Freitag hat mir der Anwalt das erste Mal besucht und hat gesagt, ja, dass eben grundsätzlich halbes Jahr bis fünf Jahre, das ist schon schrecklich genug, aber wenn sie diese Brandstiftung nur zugeschrieben können, im Zuge von diesem ganzen Terrorparagrafen, können das natürlich 10 Jahre werden, auch wenn es nur eine Jagdhütte ist. Das ist Wahnsinn, oder? Und das ist alles, was du weißt. Ich kann mich von meinen weinenden Kindern in Handschellen verabschieden, mit dem Wissen, schlimmstenfalls dauert es 5 Jahre und wenn sie mir die Brandstiftung an- und nachweisen, dauert es 10. Und gewesen ist es so, die haben österreichweit um 5:45 diese ganzen Haushalte gestürmt. Die erste Frage, bei uns ist es so, wie gesagt, ich wohne da mitten in der Pampa, da kann man mit dem Auto gar nicht hinfahren. Und wie gesagt, ich bin eigentlich bildender Künstler, ich tue restaurieren, so, um Geld zu verdienen. Ich wollte also arbeiten gehen, dadurch, dass in Tirol alles weit auseinander ist, habe ich eine lange Anreise, ich wollte um 20 nach 5 aufstehen. Und um 4:45 hat eben die Polizei geklopft. Und das habe ich zuerst nicht gecheckt, dass es schon so spät ist, meine Frau ist dann angegangen, wir haben ja keine Haustürglocke, ja, genau. Und das Erste, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Frau schreit, Chris, aufwachen, Hausdurchsuchung. Und ich dachte, unvorstellbar, geschmackloser Witz. Und dann habe ich aber schon gehört, bock, bock, bock, bock, bock, sind sie durch unser Haus gerannt. Vorkämen, wir haben ganz niedere Räume, wir haben immer ein altes niederes Haus. Und innerlich war das ganze Haus voller Typen. Die erste Frage, was sie nach unten gehört haben, war, sind Waffen im Haus? Das darf nicht wahr sein. Und das war aber genau das, wie die gedrillt worden sein. Die haben wirklich, also die haben den Befehl, ich habe diesen Einsatzbefehl danach einmal gelesen in einem Verschlussakt. Und die waren wirklich... Die waren auf unser Haus vorbereitet, als daten sie eine Terrorzelle ausheben. Unvorstellbar martialisch. Die haben gewusst, dass wir Kinder haben. Das war ihnen scheißegal. Und diese ganze Dimension ist eigentlich erst im Zuge der U-Haft ausgekommen. Also irgendwann ist mir aufgefallen, hey, die zitieren aus meinen E-Mails. Schräg. Oder hey, woher weißt du, was sie am Telefon gesagt haben? Oder woher weißt du, wann ich wo war? Und dann ist auch rausgekommen, also von mir gibt es Observationsberichte seit 2007, seit Sommer 2007. Nachweislich. Es gibt immer noch einen Verschlussakt, das heißt, es gibt Sachen, die wir noch gar nicht wissen, die wir immer noch nicht wissen. Und dann ist eben langsam diese ganze Dimension klar geworden. Die haben in zwei Wohnräumen, also in zwei Wohnungen, haben sie Fixkameras installiert, so dass man sie nicht sieht. Auf zwei Autos haben sie Peilsender montiert. Sie haben permanent, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube 120 Personen überwacht. Das ist unvorstellbar. Und eben auch erst, und danach, erst nach dem Gefängnis, bin ich draufgekommen, weil diese Arbeit am Akt war dann plötzlich eigentlich mein Tagesablauf. Gell? Und diese Vorbereitung für den Prozess. Und dann bin ich draufgekommen, die haben auch gegen meine Frau ermittelt. Und sie wollten auch meine Frau einsperren. Und es war ihnen scheißegal, dass wir Kinder haben. Und nachdem ich das dann auch einmal thematisiert habe, eh nur in einem Brief, weil reden tun die ja nicht mit dir, haben sie sich weder entschuldigt noch sonst irgendwas. Es war einfach, ja, sie haben das Wort Kollateralschaden nicht direkt hergenommen in Bezug auf meine Frau und meine Kinder. Aber es war ja das Normalste von der ganzen Welt, dass wenn sich da jemand terrorverdächtig benimmt, dann natürlich nimmt man die ganze Familie auseinander. Gab es einen Anlass für diese ganzen Ausdeutungen in der inneren Politik? Oder war ja nicht in der Finnlandkrise, weil die kleine Ende 2008 brauchen. Finnlandkrise? Finanz. Ach so, okay. Wurde das bekannt, ob es Naja, ja, der Anlass war halt einfach, dass wahrscheinlich mit den Jahren unsere Kampagnen, wir haben das immer, also in Österreich machen wir relativ viel ganz gezielt und ganz koordiniert. Und natürlich mit einer, sage ich mal, Anti-Jagd-Kampagne bissest du natürlich bestimmten Menschen, die meistens eine riesen Lobby hinter sich haben. Und in dem Fall von der Anti-Belz-Kampagne gegen die Firma Kleiderbauer waren ganz, ganz viele ganz merkwürdige Zufälle. Also, ich gehe davon aus, dass die irgendwie in der gleichen Studentenverbindung sein, irgendwas ganz Banales, weil diese Geschäftsführer von Kleiderbauer, das ist ja in Berchtoldsdorf, und der Innenminister damals, das ist ja eigentlich ganz witzig, das muss man fast erzählen, den Innenminister kenne ich schon, wo ich nur 15 war, weil der war nämlich Gendarm, wo ich Graffitis gemacht habe. Aber das ist schon noch 20 Jahre später gewesen. Auf jeden Fall, der Typ war halt mittlerweile Innenminister und das war halt schon witzig, dass sie das auch in dieser Form zugeben, weil der Geschäftsführer von Kleiderbauer hat gesagt, ja, und dann an diesem und jenem Morgen war das Auto von meiner Frau mit Farbe beschmiert und dann habe ich den Innenminister angerufen. Also da gibt es schon Connections, weil ich rufe nicht den Innenminister an, wenn bei mir irgendwas kaputt macht, das passiert ständig. Und da sind schon so Connections da gewesen natürlich, gell? Aber es gibt nach wie vor Verschlussakten. Schlussendlich kann man es wahrscheinlich als Summe sagen, dass grundsätzlich die Bewegung oder einzelne Menschen den falschen Leuten gegen das Bein gebisst haben und die sich halt dann auf diese Art gewehrt haben. Wie gesagt, nach 14 Monaten Prozess, nach einem 14-monatigen Prozess, das ist unvorstellbar, ich weiß nicht, man kennt wahrscheinlich auch in Deutschland dieses den Babak-Skandal, oder? In Österreich mit irgendeiner Bank und irgendwelche Wohnungen. Ich glaube, da war der Prozess, der wird immer als Riesenprozess gehandelt, der war relativ schnell vorbei und da hat Also bei uns in den Medien ist immer so schön kommuniziert worden, unser Akt ist doppelt so dick wie der Babak-Prozess. Also es hat, dadurch, dass so viele Leute observiert worden sind, dadurch, dass so viele Leute involviert waren, war das eine unvorstellbare Menge. Ja? Also diese anderen Haushalte, die durchsucht worden sind, erkanntest du die auch alle? Das ist ja ganz nett, genau. Ich habe das zuerst so witzig in Bochum so nett gesagt. Die haben wie sie das formuliert haben, seien wir alle eine riesengroße, coole Terrorfamilie. Und schlussendlich habe ich zum Beispiel in Jahren im Gefängnis kennengelernt. Er hat so ELF-Leibel angehabt. Und ich bin Tierschützer. Ja, schräg, wir kennen uns überhaupt nicht, aber wir sind miteinander eine große kriminelle Organisation. Und das waren halt so kleine Lichtblicke, weil es einfach so grotesk war. Gell? Es war einfach total schräg. Ich habe sie nicht alle gekannt. Ich habe sie dann im Zuge des Prozesses eigentlich alle kennen und schätzen gelernt. Und ich habe es jetzt aber eben zuerst schon in Bochum erwähnt, dass leider... Es waren 10 Leute in U-Haft und es ist dann gegen 13 Leute der Prozess gewesen. Und von diesen 13 Leuten seien halt in ähnlicher Weise wie vorher höchstens noch 4 oder 5 aktiv. Also das hat schon was mit den Leuten gemacht. Das ist halt total schade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist manchmal die einzige Motivation, überhaupt irgendwas zu tun, dass ich da nicht nachgib. Ich weiß genau, dass das das Kalkül war. Und ich denke mir oft, wenn es das Letzte ist. Und selbst wenn ich überhaupt keine Lust habe und selbst wenn ich viel lieber, keine Ahnung, schwimmen gehen darf, ich gehe doch zu der Aktion. Allein schon, weil ich weiß, dass die wollten, dass wir das nicht mehr tun. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt eine höhere Motivation, aber die haben einfach jahrelang daran gearbeitet, uns abzusagen. Gell? Und wenn ich mir denke, wenn du dann liest, ist da plötzlich was, den ganzen Aufwand. Und dann denke ich mir, nee, wenn es das Letzte ist, was ich mache, ich werde sicherlich nicht nichts mehr tun. Und ja, und was ich jetzt vorgehabt habe, um das zu illustrieren, war ein Teil von dieser Hausdurchsuchungsszenario. Ich habe noch mal kurz eine Frage. Bitte, ja? Mit den Kameras hattest du vorhin was gesagt. Hatten Leute im Wohnzimmer Kameras? Unvorstellbar, ja. Also mir nicht. Ja, ich sage jetzt auch nicht, wer das weiß, ich wurscht. Aber ja, das ist im Zug. Und das hat niemand gewusst. Gell? Das sein, dem, wie soll ich denn sagen? Es ist so unvorstellbar, wenn man sich das... Also es ist ja die Telefonüberwachung schon brutal. Es ist die persönliche Observation schon brutal, gell? Ah, ich hatte aber auch Observationsberichte. Das ist auch witzig zum Lesen. Ja, das überlege ich mir noch. Ja, und wenn dann rauskommt, wie scheißegal denen diese Privatsphäre ist und was sie unter diesem Deckmantel da... Wie haben sie gesagt? Vorbeugende Maßnahme. Pff, das ist ja alles. Und selbst wenn sie irgendjemandem von uns nachgewiesen hätten, dass wir am Tag vor dem Geschäft protestieren und am Abend die Scheiben einschmeißen, selbst dann ist das ein unvorstellbarer Einschnitt, oder? Denke ich mal, in die Privatsphäre. Und das war höchst interessant, weil diese Typen, die das installiert haben, diese, wie heißt es denn, Observationsführer, die waren ja bei uns als Zeugen. Und man hat dann gesagt, ja, ist Ihnen das nicht so blöd? Und er hat gesagt, das ist meine Arbeit. Und das sind halt Sachen, puh, das kann man immer sagen, das haben sie ja immer gesagt. Und das ist halt überhaupt kein Argument, gell? Und das waren einfach Sachen, da ist man gesessen, wie gesagt, man sitzt in diesem Prozess und weiß, man kann eigentlich eh nichts machen, nur diese ganzen grotesken Sachen einfach sammeln, gell? Es war einfach total schräg, es war echt, aber das ist echt cool, ich glaube, das ist witzig, das habe ich nämlich noch nie getan. Die Observationsberichte habe ich nämlich eigentlich nur mit, um sie herzuzeigen, für den Fall, dass mir jemand das nicht glaubt. Aber jetzt liest das mit den Observationsberichten, ist auch cool. Und bitte gerne unterbrechen, weil diese Straßen kennt ihr alle nicht. Nicht weitergeben, nur für den internen Dienstgebrauch. Republik Österreich, Bundesministerium für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. Bundeskriminalamt, Büro 5.1, Abteilung West. Observationsbericht vom 5.3.2008. 6.30 Uhr. Ausrücken zum Zielobjekt in 6314 Hopfgarten, Vorstadtweg 4. Also jetzt wisst ihr alle, wo ich wohne. 7.27 Uhr, Aufstellung im Bereich Wirgel und Niederau. Zielfahrzeug 1, das ist unser Auto, steht stark verschneit beim Zielobjekt. 7.48 Uhr, Zielfahrzeug 1 fährt mit Kontaktperson 1 als Lenkerin, das ist meine Frau, Zielperson 3 als Beifahrer, bin ich, und Kindern im Fond vom Zielobjekt kommend auf die Wiltschenauer Landesstraße Richtung Norden, Klammer Wirgel. Zielfahrzeug 1 fährt in Wirgel auf die B171 Richtung Westen und um 8 Uhr auf den Parkplatz des Kaufhauses Bennymarkt. Ist mir immer ein bisschen peinlich. Zielperson 3 steigt alleine aus dem Fahrzeug aus und geht in das Kaufhaus. Um 8 Uhr. Das ist cool. Um 8 Uhr gehe ich ins Kaufhaus. 8 Uhr 3. Zielperson kommt mit einem Sack Lebensmittel aus dem Bennymarkt und steigt in das Zielfahrzeug 1 als Beifahrer ein. Hat seinen 3 Minuten Einkauf getätigt. Nachher ist er offenbar Unterbrechung. 13 Uhr. Aufstellung der Observationskräfte im Bereich Hauptbahnhof Innsbruck. Man muss sich verinnerlichen, dass da waren Leute am Bahnhof, wo ich in Wirgel eingestiegen bin. Die sind aber nicht im Zug mitgefahren. Weil das, und da hat es andere Leute, das ist unvorstellbar Personalaufwand. Und nachher zwar für Sachen, die da, eben, ich liest das noch vor, man glaubt es nicht. Aufstellung der Observationskräfte im Bereich Hauptbahnhof Innsbruck. Anmerkung, Freitagnachmittag trifft üblicherweise Moser von Wirgel kommend mit dem Zug in Innsbruck zur Demo bei der Firma Kleiderbauer ein. 13.25 Uhr, Zielperson 3 verlässt in Begleitung einer männlichen Kontaktperson, Klammer mit schwarzer Kapuze und schwarzer Kappe. Meistens finden sich genau solche Personen nachher auch da. Den Haupteingang des Bahnhofs Innsbruck, Klammer, planmäßige Zugankunft um 13.23 Uhr. Beide unterhalten sich und gehen Richtung Norden. Die Zielperson 3 trägt einen Gegenstand, welcher in blaue Folie eingewickelt ist. Beide gehen Brunecker Straße, Museumstraße, Ingenieur-Etzel-Straße und betreten um 13.31 Uhr über den südlichen Eingang das BMK-Kulturzentrum Ingenieur-Etzel-Straße. Die Eingangstür war bereits offen. Beide Personen verlassen das BMK, tragen die üblichen Gegenstände für die Demo und gehen Ingenieur-Etzel-Straße Richtung Süden weiter in die Museumstraße und treffen um 13.43 Uhr bei der Firma Kleiderbauer ein. Beide bauen ihre Transparente und Demo-Utensilien auf. 15.30 Uhr, es sind zwei Personen dazugekommen. Diese stehen jetzt ebenfalls vor Kleiderbauer. 15.30 Uhr. Der von den vorigen Demos bekannte ältere Mann, das ist so nett, das habe ich ihm vorgelesen, der war voll angepisst, dass er als älterer Mann bezeichnet wird im Observationsbüro, steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim Geschäft Hofer, Museumsstraße, und verteilt Folder, die er sich bei den Demo-Utensilien abholt. Hauptsächlich am Geschehen beteiligt sind die Zielperson 3, die Kontaktperson Kapuze, klingt ja schon unvorstellbar kriminell, und ein Jugendlicher mit roter Jacke. 16.31 Uhr, Zielperson 3, Kontaktperson Kapuze und Jugendliche mit roter Jacke räumen die Demo-Gegenstände zusammen. 16.41 Uhr, Zielperson 3 steigt in den Regionalzug Richtung Wörgl ein. 16.42 Uhr, Zug fährt ab, planmäßige Ankunft in Wörgl um 17.42 Uhr. 17.42 Uhr, Zug fährt in Wörgl ein, Zielperson 3 steigt aus. Naja. 17.45 Uhr, Zielperson 3 geht auf der Poststraße Richtung Westen. Ist ein bisschen peinlich. Geht auf der Poststraße Richtung Westen, geht an der Kreuzung Kommerzialrat Martin-Bichler-Straße in das Gebüsch und uriniert. 17.48 Uhr, Zielperson 3 geht auf der Kommerzialrat Martin-Bichler-Straße weiter Richtung Süden. 17.49 Uhr, das sind 1-Minuten-Unterschiede. Zielperson 3 nähert sich dem zweiten Kreisverkehr und geht auf dem Peter-Mitterhofer-Weg Richtung Westen, weiter auf der Michel-Bacher-Straße Richtung Süden, quert die B171 und geht Richtung Handelsakademie. 17.58 Uhr, Zielperson 3 betritt die Bundeshandelsakademie Wörgl Innsbrucker Straße beim Eingang Sporthalle. Da kann nur was Übles im Schilde führen. 17.59 Uhr, Zielfahrzeug, also das Auto meiner Frau, im Kreisverkehr Parkplatz unmittelbar vor der Handelsakademie in Wörgl festgestellt. Keine Personen im Fahrzeug. 18.30 Uhr. In der Sporthalle findet eine Sportveranstaltung für Kinder mit Preisverleihung, Judo oder ähnliches statt. Die Zielperson 3 fotografiert dabei eines seiner Kinder. 18.45 Uhr. Zielperson 3 steht an der Wiltschenauer Straße L3 und betätigt sich als Autostopper Richtung Heimatadresse. 18.50 Uhr. Abbruch. Das war jetzt ein Tag. Und das klingt jetzt zwar total witzig, aber wenn ich weiß, das ist unvorstellbar, ich gehe meine Kinder bei der Taekwondo-Prüfung filmen, abgesehen davon, dass sie Judo und Taekwondo verwechseln, ist das ein unvorstellbarer Einschnitt. Gell? Und jetzt einmal ganz durch Zufall, gell? Das muss ich weiß nicht, sehr persönlich, aber unser ältester Sohn wird jetzt 19 und der hat, das darf ich jetzt sagen, weil er sie nicht kennt, weil er nicht da ist, der hat beschlossen, wir wohnen ganz auf die Berge oben, und er hat beschlossen, er geht mit seiner Freundin, die er seit 2 Wochen oder so hat, oder seit 2 Monaten, sie gehen auf den Berg und schauen sich Silvester von oben an. Voll nett, ne? Meine Frau war total aus dem Heißel. Mein Gott, nein, bei uns hat es viel Schnee. Jetzt gehen sie da ohne Taschenlampen und den Weg und weit und 2 Stunden durch den Wald und über die Berge. Man muss halt schon ein bisschen einen Steig aufgehen. Wir kennen den Weg im Tag und ich war eigentlich ganz unbesorgt, dass da nichts passiert. Und dann sagt meine jüngere Tochter, unsere jüngste Tochter ist 10, die Karin war, weiß ich nicht, irgendwo beim Hund schauen oder so, weil der Hund immer so überreagiert, wenn die krachen, die Böller. Dann sagt sie, die Karin ist jetzt sicher die Polizei und rufen gegangen, dass denen jemand nachgeht, damit nichts passiert. Dann sage ich mal, du machst Witze. Dann sage ich, wahrscheinlich gehen die eh immer nur uns alle nach. Und dann sagt sie, was, wieso? Und ich mit meiner Frau ist das immer wieder Thema, gell? Und auch vor den Kindern. Aber wir reden halt permanent irgendwas und die Kinder fragen natürlich nur dann nach, wenn sie es wirklich interessiert. Und offenbar hat sie es nie wirklich interessiert. Und dann sage ich, was ich jetzt einklar sage, grundsätzlich ist es so, wenn eine Observation anfängt bei einem Verdächtigen oder einer Verdächtigen, sagt die Polizei natürlich nicht, Herr Moser, ist okay, wir überwachen Sie ab heute, sondern allgemein muss es so sein, dass Sie mit dem Abschluss der, wie sagt man denn da, wie nennt man denn das, mit dem Abschluss der Ermittlungen müssen Sie da eigentlich sagen, Sie sind observiert worden von bis, und der Abschluss muss ganz klar sein, das muss man schriftlich kriegen. Wir warten auf das bis heute. Wir haben noch keine Bestätigung, dass wir nimmer observiert werden. Ja, nein, das habe ich halt so lapidar meiner Tochter erklärt. Dann sage ich, ja, meine Tochter ist auch bei meinen Lesungen manchmal dabei. Dann sage ich, ja, das habe ich ja schon oft gesagt. Es gibt ja diese, stapelweise habe ich diese Ordner daheim. Dann sage ich, warte, ich hole an. Dann haben wir unseren Silvesterabend einen Teil davon verbracht, über das zu reden. Und mein der älteste Sohn war wie gesagt am Berg und es ist nichts passiert und der ist um 12:30 schon wieder da gewesen, weil sie viel schneller waren wie wir immer sein. Und unser mittlerer Sohn, der wird jetzt 14, für den war das ein Riesenthema, gell? Das war echt so, boah, und da bei der Budo-Prüfung, sag ich, ja. Und ich kann nicht einmal sagen, und dann sagt er, ja, eigentlich fühle ich mich überwacht. Dann sage ich, ja, jeder andere darf vielleicht sagen, nein, ist nicht so schlimm, scheiße, was passiert schon nichts, das tun sie sicher nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich glaube, wir wissen, was passieren kann, und auch meine Kinder. Und das ist eigentlich auch gut zu wissen, gell? Ich kenne ganz viele Eltern, die ihre Kinder immer sagen, nein, ist nicht so schlimm und dann wird alles wieder gut. Und für solche Lügen bin ich eigentlich nicht zu haben, gell? Und ich denke mir, gehen wir bitte vom Worst Case aus. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Und ich denke mal, da man kann aus dem Worst Case recht viel machen. Das habe ich zuerst in Bochum, hat mich irgendwer gefragt, weil ich da noch eine Lesestelle habe, wo meine Mutter mit mir verhaftet worden ist. Und eben, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und ich glaube, ich habe das gute Verhältnis, das ich zu meiner Mutter habe, oder meine Geschwister zu meiner Mutter haben, habe ich auch an unsere Kinder weitergeben. Und wir sind uns in so viele Dinge einig, wo ich das zuerst schon erwähnt, wir haben eben eine freie Schule gegründet. Und selbst in diesem alternativen Umfeld ist es immer wieder so, man, Chris, cool, ich bin in der Schule hauptsächlich zum Basteln und für die Waldtage. Und ja, passt, machen wir. Also ich habe kein Problem damit, jemanden zum Spielen eine Schusswaffe auszuschneiden oder so. Aber beim Schlagstock hält sich für mich der Spaß auf. Und dann sage ich, nein, du, Julian, Entschuldigung, und dann verschneide ich da. Nein, mache ich nicht, oder? Ja, wieso, ist ja cool. Und sage ich, boah, cool. Und für meine Kinder da niemals auf, genau, und der Julian sagt mir nachher, nein, er möchte schon Polizist werden, wenn er groß ist. Und dann und mit der Geschichte halt, gell, von meinen Kindern, mein Kind sitzt daneben und denkt sich, wieso will der Julian? Also, und wo, das habe ich da eigentlich die Lesestelle eh markiert in dem ersten Buch, aber ich glaube, ich fahre da jetzt nicht drüber. Und beim allerersten Besuch im Gefängnis von meiner Mutter, meiner Frau und meinen drei Kindern, meine Mutter hat eigentlich nur geweint diese ganze halbe Stunde. Mit meiner Frau habe ich nur so Faktisches besprochen. Ne? Wer macht was, tak, tak, tak, wie kann man die Maschine am Laufen halten? Und dann Samuel, damals war er 10, also der, was jetzt 19 wird, boah, das ist schon 9 Jahre her, war total, hat sich immer nur in meinen Bruder so eingewurzelt und hat überhaupt nicht herschauen können. Wir waren ja, uns hat man nur können durch eine Trennscheibe besuchen, gell? Die ganzen Drogis und anderen Knackis haben können locker lässig Tischbesuch haben, aber dadurch, dass bei uns dieser Terrorparagraf war, nur Trennscheibe. Und das Einzige, was der Samuel gesagt hat an dem Tag, war kurz vorm Abschied, hat einmal Zeichnung mitgebracht. Die Zeichnung hat natürlich zuerst müssen die Polizei kontrollieren, ob das auch keine Ahnung, eine Feile wahrscheinlich, wie bei den Daltons immer, ja, ob halt diese Zeichnung auch clean ist und ob ich sie haben darf. Und der Samuel hat dann gesagt, es ist total, also ich sage in seinen Worten, als 10-Jähriger, es ist total übel, was da passiert ist und was uns da gerade passiert, aber mir ist lieber, du sitzt da drinnen, als wie du bist einer von denen, die uns das angetan haben. Und da denke ich mir, das sind Sachen. Also ich hätte total gern, dass ein Kind niemals in diese Situation kommt. Andererseits ist das ja so eine klare Situation, mit so einem klaren Trennungsstrich, wo ich mir oft denke, also wenn ich will an dieser ganzen Situation positive Sachen suchen, dann finde ich sie natürlich. Und eines von diesen positiven Sachen war, ich hätte können im Samuel unvorstellbar viel Literatur mitbringen über Anarchismus, über Repression, über Staatskritik an sich. Ich denke, kein Gespräch und kein Buch und nicht noch so viel einseitige Propaganda von mir hat können das auslösen, diese Klarheit bringen, wie diese Polizeiüberfall gebracht hat. Gell? Und das ist unwiederbringlich. Also das Negative ist, dass meine Kinder grundsätzlich kein Vertrauen haben, niemandem, und dass sie das wissen. Aber das Positive ist, dass sie grundsätzlich kein Vertrauen haben und wissen, wir verlassen uns auf uns, damit ist aus. Und das sind natürlich auch Sachen, denke ich mir oft, die durchaus können positiv sein. Nein, zum Glück nicht. Nein. Wir waren nur 3 Monate in Untersuchungshaft, die sich aber, muss ich dazu sagen, es ist wirklich nur 3 Monate, das ist voll schnell, gell? Wenn ich überlege, wenn ich heute einen Restaurierungsauftrag habe und ich muss ihn in 3 Monaten fertig, dann habe ich scheiße, keine Zeit. Aber wenn du nicht weißt, dass es 3 Monate sein, das Problem war, ich habe nicht gewusst, es sind 3 Monate. Und ich habe während dieser Zeit vier Zellengenossen gehabt, die sind alle wegen so kleineren Drogenvergehen gekommen, nein, Blödsinn, einer wegen versuchten Totschlag. Und die haben alle gewusst, wann sie heimgehen können. Die haben einen Kalender gehabt und haben da Hackgelenk gemacht. Mit dem Fuß, zack, zack, zack, zack. Und jetzt und währenddessen habe ich gedacht, wenn ich nur kann so Stricheln machen, wenn ich nur wüsste, wie lange das dauert. Aber zu wissen, ein halbes Jahr oder 5 Jahre oder mit der blöden Brandstiftung oder 10 Jahre, das ist absolut keine Perspektive. Und ich glaube, daran bin ich schlussendlich auch ernsthaft zerbrochen. Gell? Also mir ist es im Gefängnis alles andere als gut gegangen, und zwar innerhalb von einem auf den anderen Tag. Ich war zwei Monate lang war ich mir sicher, die Tür geht auf und sie sagen, ich muss bitte gehen, ist ja lächerlich. Und das war schon bei der Haftverhandlung so. Gell? Du musst ja nach 48 Stunden die erste Haftverhandlung haben. Die war bei uns über so einen Bildschirm, weil die Haftrichterin war in Wiener Neustadt, ich war in Tirol, das sind 700 Kilometer, glaube ich, entfernt. Keine Ahnung, voll weit. Also haben wir das über so eine Konferenzschaltung gemacht, das war total schräg. Und ich bin aber bewacht worden. Ich war in einem Gerichtssaal ohne Richterin, weil ich nur am Bildschirm war. Und links und rechts von mir waren diese Häfenaufpasser. Und die Richterin war schwanger, das ist ja irrelevant. Auf jeden Fall, sie war verkühlt und sie war nicht gut beieinander. Und die hat immer wieder, ist sie gegangen, entweder aufs Klo oder schnauzen. Sie war ganz verschwollen und so. Und dann war die Richterin gerade nicht da und dann sagt dieser eine Aufpasser zu mir, also dass man wegen sowas im Häfen sitzt. Und also was die mir halt da vorgelesen haben, ne? Diese ganze, also diesem Aufpasser sind die Vorwürfe, von denen sich ja keine bestätigt haben, sind die Vorwürfe schon dermaßen grotesk vorgekommen, so dass mich das natürlich bestätigt hat im fixen Glauben, da kann jeden Tag die Tür aufgehen und sie sagen, geh Moser, bitte geh heim, ist ja Wahnsinn da, ist ja echt lächerlich. Und ich habe so tröpfelweise habe ich den Akt gekriegt, gell? Also unser Akt ist, keine Ahnung, das füllt Ordner. Keine Ahnung, unvorstellbar. Aber ich habe noch ganz wenig nur gekriegt, immer von den Anwälten ein bisschen. Und dann habe ich mir zuerst immer gedacht, das halt durchgelesen, Moser telefoniert 20 Minuten mit Martin Balluch. Und ich meine, ja, das kann es jetzt ja auch nicht sein. Oder eben, dass ich auf einer Jagdstörung war. Oder also so banale Sachen, das ist alles nicht, kein Problem. Und ich war mir immer sicher, wenn da nur das drinsteht, was drinsteht, kann das nicht lang dauern. Und bei mir hat es mit ungefähr 2 Monaten so einen Knacks gemacht, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich den Akt und da steht überhaupt nichts drin. Außer, dass ich mit dem Balluch telefoniert habe. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und dann war ich mir plötzlich nicht mehr sicher und habe mir gedacht, wenn ich schon 2 Monate ohne irgendeine Erklärung da herinnen verrott, aufgrund von diesen Dingen da, wer sagt mir, dass das nicht ein halbes Jahr oder 5 Jahre und nachher sind natürlich diese 10 Jahre da. Und davon hat es mich volles Räuber einen Haufen gehabt. Und ich sage immer, also ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht spirituell oder religiös oder so ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine Situation wäre, wenn das länger dauert. Und es war nachher so nett, es waren da Häftlinge aus Tschetschenien und Pakistan, es waren alles Muslime. Ich habe mich mit denen wesentlich besser unterhalten, als mit den ganzen drogenkranken Typen aus unserem Trakt, weil die haben eine gewisse Straightness gehabt, die haben ihn in mir auch gesehen. Und ich habe zu meiner Frau immer gesagt, du, wenn ich da 3 Monate länger bin, komme ich aus und bin Muslim. Kann leicht sein. Nein, du brauchst irgendwas zum Festhalten. Und der Glaube an die Gerechtigkeit ist es sicher nicht. Kann es nicht mehr sein. Und ich habe nachher, ich halte von Psychologie ähnlich wenig wie von Religion, habe mir aber dann immer psychologische Gruppentherapie, also einfach immer raus aus der Zelle. Du bist 23 Stunden am Tag in der Zelle mit dem Markus, der ständig kotzt, weil er seine komischen Ersatzmedikamente permanent durcheinander bringt, absichtlich, dass er irgendwas spürt. Und das sein für mich, also ich habe das zuerst irgendwie betont, genau, in dem Buch, da geht es auch irgendwie um das, dass sie wichtig, oder dass es für mich wichtig ist, dass für mich Drogenfreiheit mit Politik zusammenhängt. Also ich bin mein Leben lang, kann weder Alkohol noch andere Drogen konsumiert. Ja, und dann komme ich mit diesen Typen, keine Ahnung, ich habe überhaupt kein Verständnis gehabt. Sie haben mir alle laut da, gar keine Frage. Das habe ich total schlimm gefunden, ich wollte ihm auch helfen. Aber ich habe das Verständnis einfach nicht, gell, dass sich jemand... Ja, und der kotzt permanent die ganze Nacht und wohnt über mir im Stockbett und das war einfach eklig. Und ja, da habe ich mich natürlich in dieser Gruppe von Tschetschenen und Pakistanis weit verstandener gefühlt. Soweit ist es zum Glück nicht gekommen. Ich habe aber nachher eigentlich alles wahrgenommen, was du wahrnehmen kannst. Gell? Und weil sie bei uns gesagt haben, wir haben einen grünen, in Österreich so mit Stempel. Du kannst, wenn du aggressiv oder selbstmordgefährdet bist, hast du einen roten Stempel. Wenn sie es nicht genau sagen können, hast du einen gelben Stempel. Ganz cool wie bei der Ampel. Das ist total subtil. Wenn man sich nicht umbringen will und nicht gewalttätig ist, hat man einen grünen Stempel. Tada! Ich habe das gleich am ersten Abend durchschaut. Und wie soll ich denn sagen? Der Ton ist, ich will jetzt niemanden vorgreifen, wenn jemand andere Gefängnisgeschichten hat, bitte gern raus damit. Ich habe das so aufgefasst. Der Ton ist grundsätzlich unvorstellbar rau im Gefängnis und die Wärterinnen haben, wenn man sich nur einigermaßen artikulieren kann, wenn man nicht jeden mit Arschloch anredet, ein ganz anderes Gefühl. Und die haben halt so einen Akt, ne? Und die haben ja, wie gesagt, sowieso meine ganzen Observationsdings gehabt. Ja, sie haben früher Musik gemacht. Ja, Hardcore. Ja, es gibt da so eine Band im Gefängnis, wollen sie da mitspielen? Ja. Und dann haben wir total schräg Ike und Tina Turner haben wir nachgespielt. Aber es war, glaube ich, nichts so cool, als wir Ike und Tina Turner nachspielen und nicht in der Zelle sitzen. Oder, ja, sie sind Bildhauer, können sie schnitzen? So, ja. Ja, sie breicherten, das war ja Wahnsinn, das war Mai, Juni, August, sowas wird es gewesen sein. Ja, weil sie haben immer einen Weihnachtsbazar und dann, nein, scheiße, Weihnachtsbazar. Und weißt du, die Zeit flutscht so dahin. Ja, und ich habe aber in meiner Not sogar Figuren, Kippenfiguren geschnitzt, einfach nur, um tätig zu sein und aus der Zelle raus zu können. Weil der Plan ist halt, du bist 23 Stunden am Tag in der Zelle und hast eine Stunde Hofgang und der Rest ist eigentlich, sind Vergünstigungen, die du kriegst. Gell? Also du kannst trainieren gehen, wenn du nicht jeden als Arschloch titulierst, du kannst in die Werkstatt gehen arbeiten, wenn sie das Gefühl haben, du kannst das und du stichst niemanden ab, wenn du ein Messer in die Hand kriegst. Das sind alles Sachen, das hat ganz lange gebraucht, weil sie haben ja nicht gewusst, dass ich niemanden abstiche, wenn ich ein Messer in die Hand kriege. Obwohl ich gesagt habe, nein, grün. Aber offenbar kann man da auch schwindeln. Und ja, und schlussendlich habe ich ja ein total volles Programm gehabt, zum Glück. Und ich habe mich dann ganz kurz bevor ich, enthaftet worden bin, habe ich mich sogar in eine Einzelzelle verlegen lassen, weil das war ganz verpönt eigentlich unter den Häftlingen. Alle wollten den offenen Vollzug. Und ich habe mir gedacht, na, der offene Vollzug ist da, hast du mehr Freiheiten, aber halt hast du auch permanent die Leute auf der Bälle, oder? Und das will ich ja in Freiheit schon nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich glaube, für mich war gescheiter. Ich habe nachher von dieser Musikgruppe, wo wir Ike und Tina Turner nachgespielt haben, habe ich eine Akustikgitarre in die Zelle gekriegt und habe sowieso zum Zeichnen dann ich was gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das reiße ich jetzt einfach so ab. Und dann war ich aber allein mal zwei Tage oder so. Aber das so hat es mir wahrscheinlich der Manage, dass ich mich eher isoliert habe, auch von dem ganzen Ablauf, weil das war einfach, das war so schräg. Ich habe mir immer gedacht, im Gefängnis verläuft die Trennlinie ganz klar. Da gibt es die Typen mit Uniform und mit den Schlüsseln und da gibt es die einen, die keine Schlüssel haben, die eingesperrt werden. Scheiße, überhaupt nicht. Die Trennungslinie war zwischen, also in Wiener Neustadt war ich eingesperrt, das ist Grenznähe zu Ungarn. Da waren relativ viele soziale Kriminelle, soziale Gefangene aus Ungarn, die halt da irgendwelche Klautouren machen, irgendwelche Banalitäten. Und diese Gefangenen mit österreichischem Hintergrund haben sich aber viel mehr mit den österreichischen Häftlingen solidarisiert, als mit den ungarischen Mitgefangenen. Und das war für mich so ein Riesenwatschen. Und ich habe einfach mich so schwer dann mit den Leuten, gell, dass ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ah, ja, da gibt es Solidarität oder da gibt es keine Ahnung. Und dabei ist es scheißegal. Jeder ist auf irgendeinem Pulver und du kannst mit den Leuten überhaupt nicht reden. Und wie gesagt, da gibt es dann, und die haben nachher noch eher den Gefangenen aus Ungarn angeschwärzt, weil sie immerhin Österreicher waren. Ich habe Entschuldigung, so, dabei ist es so klar gewesen in dem Zusammenhang. Gell? Da gibt ganz klar, da ist ein Gitter und manche sind draußen, manche sind drinnen. Ich habe mir das viel zu einfach vorgestellt. Und ich habe mir nachher ernsthaft auch gedacht, die erste Zeit, wo ich heraus, also die erste Zeit, wo ich heraus, habe ich mich nur darauf vorbereitet, wieder gefangen genommen zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich Gefangenenarbeit machen. Ich darf gerne die Leute Bücher bringen. Ja, und dann habe ich das, weiß ich nicht, zweimal probiert und das ist ihnen so scheißegal. Und ja, ich habe mir, das war für mich totale Ernüchterung, zu sagen, die wollen, also die Leute, die ich kennengelernt habe, haben absolut keine Ahnung, da sich einzulesen oder sich vielleicht nicht mit dem österreichischen Gefangenenwärter, sondern vielleicht mit dem ungarischen Mithäftling zu solidarisieren. Das waren für mich Riesen. Wenn ich da überlege, dann komme ich wieder ins Grübeln. Gell? Das sind für mich Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich denke immer, in Freiheit ist es sehr schwierig, diese Trennlinie zu sehen. Wer ist Herrscher, wer ist Beherrscher, das verschwimmt alles. Aber im Gefängnis ist das relativ eindeutig. Und trotzdem haben sich, na, das war für mich schon ein Riesending. Wahnsinn. Wow. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da noch was lesen soll. 22.17 Uhr. Wie gesagt, vergessen, wann ich angefangen habe. Ich lese jetzt noch also einen Auszug aus dem Hausdurchsuchungsüberfall-Ding und dann lasse ich es. Und vorher, damit ich das nicht danach sagen muss, also ich glaube, ich habe von dem ersten Buch noch zwei oder so da und von dem da, wo es eigentlich nur um Aktionen geht, direktere Aktionen, die nach dem Gefängnis passiert sind, habe ich mehrere mit, weil es eben mein neues Buch ist. Und für mich war das auch deswegen wichtig, weil ich eben mit ganz viel Wehmut bei vielen anderen Aktiven sieht scheiße. Man sieht bei den Besetzungen die Leute nicht mehr von früher, gell? Weil sie sich leider einschüchtern haben lassen. Und für mich war eben ganz wichtig, da Kontinuität zu zeigen. Und das zweite Buch, was ist da das Thema? Naja, es gibt auch ein zweites Buch, genau. Ja, das ist ganz kompliziert. Also das war das erste und dann habe ich einfach nur mir von der Seele geschrieben. Dann hat mein Verleger gesagt, er kriegt total viele Anfragen, warum Das klingt total kompliziert. Ich weiß nicht, wie, das müsste eigentlich der Verleger erklären. Er hat gesagt, es gibt total viele Anfragen an seinen Verlag, telefonisch wie auch per Mail, und die haben relativ viele Lesungen gemacht. Warum ich mich denn als jemand, der eigentlich alle Möglichkeiten hätte, so vom, weiß ich nicht, ich habe kein Alkoholproblem und ich habe keine schlimme Kindheit gehabt und ich habe, weiß ich nicht, also sogar eine Ausbildung. Und ich kann dir alles machen. Warum ich mir diesen Weg aussuche? Das kann ich überhaupt nicht mit zwei Worten erklären. Oder? Es gibt für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe gar nicht in der Früh auf und denke mir, cool, heute machst du das kompliziert. Sondern ich denke mir, ich sehe nur diese Möglichkeit. Ja genau, und im zweiten Buch geht es eigentlich um meine Sichtweise. Das zweite Buch heißt Meines Erachtens. Und da geht es darum, ich glaube, von dem hat die auch zwei oder drei da. Da geht es darum, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Warum ich sie so mache, wie ich sie mache. Mit einem speziellen Fokus, das aber eigentlich alle drei Bücher haben, auf das, auf für mich ganz wichtige oder immanente Verbindungen zwischen auch Kunst und Politik, weil ich ja eigentlich bildender Künstler bin und das für mich da ganz verschwimmt, ob ich jetzt hier eine Skulptur mache, die das oder das beinhaltet, oder ob ich eine Besetzung mache, die das oder das thematisiert, ist für mich schlussendlich eigentlich einerlei. Darüber geht es in dem zweiten Buch. Ungefähr. Ja, hat noch jemand Lust? Okay, ich müsste es bitte sagen, weil ich kann da theoretisch stundenlang reden. Ich bin eigentlich nur begrenzt durch meinen Zug um 4.48 Uhr. Den möchte ich umbacken. Der Lars ist ja auch noch auf dem Weg hierhin. Achso, okay. Nein, lass es dann aber wirklich, weil ich merke, dass ich heißer werde. Als wir lautes Scheppern und Klirren aus der Küche hörten, ging Karin ebenfalls dorthin. Ah, da habe ich Karin geschrieben. Im neuen Buch schreibe ich, wenn ich von meiner Frau schreibe, immer nur K. Jetzt wisst ihr also, dass sie Karin heißt. Mein Gott. Als wir lautes Scheppern und Klirren aus der Küche hörten, ging Karin ebenfalls dorthin. Die Beamten mussten laut Befehl unser ganzes Haus durchsuchen und für einen vorsichtigen Umgang mit unseren Dingen und Unterlagen war offenbar keine Zeit. Für ein gewisses Maß an Respekt vor unseren privatesten Bereichen und Gegenständen noch weniger. Besonders wichtig schien dem Polizisten unser Schlafzimmer zu sein. Dort steht auch unser Computer. Während der Durchsuchung dort war zuerst Karin dabei und später holten sie mich dazu, weil Karin mit den Polizisten in andere Räume musste. Meiner Erinnerung nach waren die Beamten im ganzen Haus verteilt. Nur der Einsatzleiter, dem immer alles vorgelegt wurde, was den anderen Polizisten verdächtig erschien, saß am Stubentisch. Karin hätte praktisch in allen Räumen gleichzeitig sein müssen, um die gesetzliche Grundlage, dass nur Räume durchsucht werden dürfen, wenn auch die Bewohnerinnen anwesend sind, auch tatsächlich angewandt worden wäre. Dennoch bemühte sich Karin, überall gleichzeitig zu sein. Aus allen Ecken und Enden unseres kleinen Hauses hörten wir Strampeln, Scheppern und Klirren. Ich verbrachte den Großteil dieser Hausdurchsuchung, abgesehen von den wenigen Minuten im Schlafzimmer, während unser Computer abgesteckt und verpackt wurde, hinter dem Stubentisch. Während sich einer der Polizisten am Computer zu schaffen machte, fragte er mich, wie beiläufig etwas über unsere angebliche Verschlüsselung. Ich antwortete ihm, dass ich froh bin, überhaupt tippen zu können und dass meine Frau das Verschlüsselungsprogramm vor längerer Zeit installiert hätte und wir aber momentan aufgrund eines Computerabsturzes ohnehin nicht nutzen. Daraufhin meinte der Beamte grinsend, Sie brauchen sich überhaupt nicht zu verstellen, Herr Moser. Wir wissen genau, dass Sie ein Profi sind. Ab diesem Moment war mir klar, dass es nur wenig Sinn haben würde, mit diesen Leuten zu reden. Sie würden auch und vor allem fehlende Hinweise als besonders geschickte Täuschung und Tarnung interpretieren. Das zog sich einerseits durch alle Polizeiverhöre in diesem Verfahren, wie auch später durch den gesamten Prozess. Zeitweise hatte ich unsere damals knapp zweijährige Tochter Thalia am Schoß und versuchte ihr zur Beruhigung verschiedene Tiere zu zeichnen. Das war einerseits in Handschellen recht schwierig und andererseits konnte ich ihr natürlich auch die Angst und die Nervosität nicht nehmen. Wie auch. 8 bewaffnete Männer durchsuchten, trampelten und polterten jeden Winkel unseres Wohnbereichs. Karin bat die Beamten am Anfang der Hausdurchsuchung darum, das Kinderzimmer doch bitte erst zu durchsuchen, wenn unsere beiden Buben aufgewacht seien. Wir wollten verständlicherweise nicht, dass sie durch das laute Poltern der bewaffneten Polizisten aufgeweckt werden. Dennoch wurden natürlich auch Samuel und Noah durch den Lärm im ganzen Haus bald wach. Zuerst wachte Noah auf. Da war Karin gerade mit den Polizisten im oberen Stock und beruhigte Noah, der sich dann noch eine Hörspielkassette anhörte und nachher noch etwas im Bett blieb. Die Beamten warteten mit der Durchsuchung des Kinderzimmers dann auch tatsächlich, bis beide Buben aufgewacht waren. Dennoch bleibt die Tatsache, dass es grotesk und schrecklich ist, dass alle Spielzeugkisten und Truhen unserer Kinder überhaupt durchsucht wurden und wie sich erst später zeigen sollte, auch Gegenstände zerstört wurden. Ebenso grotesk, wie es für mich auch war, mit Handschellen gefesselt am Tisch zu sitzen, meine knapp zweijährige Tochter Thalia am Schoß und vom Kinderzimmer über mir eine fröhliche Hörspielgeschichte zu hören. Während der Hausdurchsuchung durfte ich zweimal aufs Klo. Dazu wurden mir nach längerem Hin und Her auch die Handschellen in einer Hand geöffnet und ein Beamter blieb auf der Stiege zum Badezimmer stehen. Die Tür musste offen bleiben. Irgendwann kam dann zum Glück mein Anwalt B., laut Haftbericht um 9.30 Uhr. Was, die haben die Handschellen angelegt, stellte er empört fest. Nachdem er Hausdurchsuchungsbefehl und Haftbefehl gelesen hatte und mit einem Anwaltskollegen telefonierte, bemerkte er allerdings etwas zerknirscht, dass das Fixieren mit Handschellen offenbar auf gesetzlichen Grundlagen basiere. Dennoch war ich unendlich froh über die Anwesenheit meines Rechtsbeistands. Auch dieser war dann praktisch ständig mit irgendwelchen Polizisten irgendwo im Haus unterwegs, während ich beim Einsatzleiter am Tisch saß. Ständig brachten die Beamten irgendwelche Zettel mit handschriftlichen Notizen von Karin und mir, Flugblätter, Zeitschriften, Kinderzeichnungen, Aufnäher, wie später während der Untersuchungshaft und auch während dem ganzen Prozess noch deutlich wurde. Offenbar war alles verdächtig. Der Einsatzleiter notierte sich, was alles beschlagnahmt werden würde und fragte mich zu den verschiedensten Dingen, wie zum Beispiel Aufnähen oder Ähnlichem, nach dem ideologischen Zusammenhang der abgebildeten Darstellungen oder der verwendeten Sprüche. Die unzähligen Flugblätter, Vereinszeitungen und sonstiges Infomaterial zu Tierrechten und Veganismus wurden als Propagandamaterial bezeichnet. Aufnäher und Buttons mit politischen Motiven wurden als Abzeichen beschlagnahmt. Dennoch rutschte dem Einsatzleiter, als er die Zeitschriften und Bilder über Tierquälerei durchblätterte, heraus: Ach, schrecklich, wenn ich sowas sehe, könnte ich glatt selber zum Tierschützer werden. Vielleicht war er ehrlich betroffen, möglicherweise war das aber auch nur Taktik. Ein Höhepunkt war, als einer der Polizisten mit einem Feuerzeug in Revolverform, welches er in bester Columbo-Manier in ein Taschentuch einwickelte, meine Frau Karin zur Rede stellte und sichtlich betroffen fragte: Frau Moser, was haben wir denn hier? Als sie ihm zeigte, dass es sich hierbei lediglich um ein Feuerzeug handelte, legte er die vermeintliche Waffe wortlos wieder weg. Jetzt muss ich ein kurzes, Entschuldigung, normalerweise, wenn ich weiß, dass ich das Buch präsentiere, habe ich das Feuerzeug mit, aber das habe ich jetzt nicht gewusst. Also das ist natürlich schon ein Gag. Aber das ist jetzt halt, ja, man kann sich ja vorstellen, es ist ganz ein kleines Feuerzeug. Das waren Situationen, in denen wir nicht wussten, ob wir nun vor lauter Verzweiflung weinen sollten oder vor lauter Lächerlichkeit loslachen. Ein weiterer Beamter brachte eine 0,5 Liter Flasche Sojamilch aus der Kindergartentasche unseres Sohnes Noah. Ich erklärte, dass das Sojamilch sei und dass die Beamten doch bitte daran riechen sollten. Als der Polizist, der die Flasche sichergestellt hatte, so nennt die Staatsmacht das, wenn sie wahllos Gegenstände entwendet, das war laut Depositenbeschreibung Chefinspektor Achreiner, als er die Flasche öffnen und riechen wollte, meinte ein weiterer Beamter fast hysterisch, er solle das keinesfalls tun. Die Polizei vermutete in unserem familiären Chaos also tatsächlich so etwas wie chemische Kampfstoffe. Die Flasche blieb zu, bekam die Subzahl 30 unter der Depositnummer 50 und wurde als, Anführungszeichen, unidentifizierte milchartige Flüssigkeit in den Ermittlungsack genommen. Das habe ich normalerweise ähnlich wie die kleine Pistole mit, aber das habe ich jetzt halt heute leider verbockt. Knapp 2 Jahre später, am 11. Mai 2010, am 23. Tag des Prozesses gegen uns 13 Tierrechtsaktivistinnen, dann wird die vom Gericht geladene Chemikerin bestätigen, ja, die weißliche Säure, die beim Angeklagten Moser sich sichergestellt wurde, könnte Sojamilch gewesen sein. Das war natürlich nicht mehr ganz klar festzustellen, weil das einfach über Jahre vergoren und sich verändert hat. Umso witziger ist eben, dass sie das Original immer nur mit haben. Und früher war die Flasche halb voll, jetzt ist nur noch so, ich weiß nicht, wo das hin verschwindet. Aber wie gesagt, habe ich das leider vergessen. Ein Paintballhelm vom Sperrmüll, mit welchem sich unsere Kinder gern verkleideten, sichergestellt von Inspektor Schreier, bekam die Subzahl 11 der Depositennummer 50. Als Relikt meiner musikalischen Thrash-Metal-Phase bekam eine Musikkassette der Band Mordred. Kennt das vielleicht wer? Es ist immer so schön, wenn jemand Mordred kennt. So geil. Vor allem, das wird noch cooler, das aufgenommene Album Fool's Game, wie außer oder nicht treffen in diesem Zusammenhang, die Subzahl 19 der Depositennummer 50. Keine Ahnung, warum sie eine Musikkassette mitnehmen. Eine ganze Schachtel mit der Bemerkung, Anführungszeichen, verschiedene Schriftstücke wurde mit der Subzahl 14er Depositennummer 50 versehen. Derartige Schachteln machten den Großteil der bei mir sichergestellten Depositen aus. Wie, dachten sich die Beamten, sollten wir jemals überprüfen können, was sich in einer Schachtel mit verschiedenen Schriftstücken alles befindet? Wie sollten wir jemals überprüfen können, ob wir unsere privatesten Briefe und Aufzeichnungen wieder zurückbekommen haben? Wir wissen bis heute nicht, was uns am 21. Mai 2008 alles von der Polizei entwendet wurde. Wir wissen bis heute nicht, ob wir alles wieder zurückbekommen haben. Sicher ist nur, dass der Großteil jener Gegenstände, die wir zurückbekommen haben, beschädigt oder schimmelig waren. Wie beispielsweise mein Skizzen- und Textbuch mit der Subzahl 17, der Depositennummer 50, welches von Bezirksinspektor Schreier sichergestellt, das heißt entwendet wurde. Auch mein 1995 angelegter Ordner mit Rechnungen und Korrespondenz bezüglich meiner Auftragsgraffitis mit der Aufschrift Illegaler Kunstverein, Top Secret, wurde wie schon weiter oben erwähnt beschlagnahmt. Das haben immer im Nachhinein gemerkt, man müsste, also wenn man sowas draufschreibt wie illegal oder top secret, dann nehmen sie es garantiert mit, man müsste immer irgendwas Ungefährliches draufschreiben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was anderes. Wurde, wie schon weiter oben erwähnt, sich beschlagnahmt. Subzahl 13 der Depositnummer 50, sichergestellt von Inspektor Schreier. Schreyer und die Kunst wäre ein eigenes Thema für sich. 2009 wird mich der Beamte Schreyer neuerlich verhören. Und zwar aufgrund eines kritischen Kurzfilms zum Andreas Hofer Jubiläumsjahr. Ich werde dann wegen § 148 Absatz 2 angezeigt. Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole. Aber das wusste ich jetzt noch nicht. Gerade hatte ich andere Sorgen. Als ich dann sah, wie unser damals 10-jähriger Sohn Samuel die Stiege herunterkam und ich ihm entgegengehen wollte, damit er nicht an all den fremden, bewaffneten Männern vorbeigehen musste, ging sofort ein Beamter dazwischen und hielt mich an, mich sofort wieder hinzusetzen. Ich wollte aufstehen, um Samuel zu beruhigen, doch die überzogene Reaktion des Polizisten war alles andere als beruhigend und machte die Situation für Samuel sicher noch schlimmer. Einer der Beamten wollte mir dann einen Schal von Karin über die Handschellen legen, wohl damit die Buben diese nicht sehen sollten. Ich schüttelte den Schal dann mit den Worten, also mir ist das nicht zu blöd, euch müsste das zu blöd sein, ab und gewährte den unverhohlenen Blick auf meine gefesselten Hände und damit auf diese dunkle Seite des sogenannten Rechtsstaates. Sie durchsuchten natürlich auch unser Auto und das Wirtschaftsgebäude, den ehemaligen Stall, der zu unserem Haus gehört. Anführungszeichen, also das ist ja im Akt so drin. Haben Sie irgendwelche Flüssigkeiten, den Tierschutz betreffend, dort im Stall lagern? Fragte mich der Einsatzleiter, worauf ich fragte, was es denn für Flüssigkeiten den Tierschutz betreffend gäbe. Streng sagte er, Buttersäure, Herr Moser. Natürlich war auch im Stall keine Buttersäure. Und auch die Polizisten, die unser gesamtes Grundstück abgingen und offenbar Erddepots suchen, mussten sich mit einigen Handsägen abgeben, welche sie im Werkzeugschuppen fanden. Und obwohl klar war, dass in einer ländlichen Gegend, wo ich wohne, wohl jeder Haushalt über Handsägen verfügt und ich offensichtlich ein Kaninchengehege, ein Hühnerhaus, mehrere Spielhäuser für meine Kinder gebaut hatte und dazu natürlich Sägen verwendet werden, wurde der Umstand, dass ich Sägen besitze, im Akt mehrmals so beschrieben. Anführungszeichen, Zitat aus dem Akt. Bei Moser wurden zahlreiche Sägen sichergestellt, Klammer, zum Umschneiden von Hochständen, Klammer zu. Das nennt sich dann wohl objektive Ermittlung. Achso, da kann ich natürlich wieder voll weit und lang lesen. Das tue ich nicht. Ja, die Hausdurchsuchung war dann nach 6,5 Stunden vorbei. Und ich bin dann zuerst zum ersten Polizeiverhör gekommen nach Wörgl. Da haben die nicht viel gesagt, beziehungsweise ich habe nicht gewusst. Natürlich, man kennt das, man sagt nichts, Polizei und so. Und trotzdem war ich immer total sicher, das ist alles nur ein Riesenmissverständnis. Das ist ein Riesenschass und das kann ich alles aufklären. Und ich habe überhaupt nichts aufklären können. Und das hat sich eben durch diesen gesamten Prozess nur durchgezogen. Das ist einfach grotesk. Also wie gesagt, diese ganze einseitige Ermittlung, dass Sägen automatisch, ich finde ja total schräg, dass man das gesetzlich überhaupt so stabil ist, dass man das einfach da reinschreiben kann, diese Mutmaßung von der Polizei, das ist unvorstellbar. Und sie haben zum Teil auch meinen Mail-Kontakt mitgelesen und Sachen einfach willkürlich weglassen. Das ist echt schräg. Also wir haben zum Beispiel, wir machen so, der VGD veranstaltet alle 2 Jahre so ALWs, nennen wir das, Animal Liberation Workshops. Da wollen wir gern interessierte, potenziell neuaktive Leute irgendwie einführen in den Aktivismus, irgendwie einführen in diese Community und so Berührungsängste abbauen und so. Und dann habe ich danach einmal so einen Evaluierungsbogen. Bogen ist das, klingt das so. Ich habe halt da irgendwas geschrieben. Ich total gern wissen, wie unsere Bewerbung funktioniert. Und mich würde freuen, wenn die Leute hinschreiben, wie sie auf die Veranstaltung aufmerksam worden sind, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen weniger gut gefallen hat, so wie man das auf der Uni halt nach einer Vorlesung macht. Und dann hat eine Gruppe aus Deutschland, aus München waren die, damals war, das war, wann war denn das? Das ist schon ewig her, 2003 oder so. Und damals war ganz großes Thema gerade das universelle Leben. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch Thema ist. In Österreich kaum, gibt es nämlich nicht. Und in Deutschland war das einmal ein Riesending, das UL. Weil es halt, das ist eine Glaubensgemeinschaft, die sich mit Veganismus befasst, aber die hat total schräge spirituelle, religiöse Ansichten. Kenne mich zu wenig aus, aber wenn man das so liest, nachher ist eigentlich alles klar. Und eben, damals war das ein Riesenthema. Und dann schreibt diese Person, die nicht unterschrieben hat, in diesen Text eine. Wenn die Person unterschrieben hätte, hat die sie nämlich im Prozess vorgeladen, um den Zynismus in dem ganzen Dings zu unterstreichen. Da schreibt die Person in den Evaluierungswisch von mir eine. Gut hat ihnen gefallen, dass, keine Ahnung, vegane Volksküche war geil. Ja, und dass es eben nicht von einer Sekte organisiert wird, sondern von der ALF. Organisiert das aber der VGD. Und dann schreibe ich auf unsere interne Kommunikationsliste, na cool, schau, die Aktivistinnen aus München, VGD ist gleich ALF. Jetzt muss ich da vorausschicken für die Leute, die ALF nicht kennen. Die ALF ist die Animal Liberation Front und Mitglieder derer zu sein, hat man uns in diesem Prozess vorgeworfen. Die ALF fällt aber in Amerika und England zumindest und offenbar in Österreich unter dieses Terror-Dings, weil sie halt Anschläge machen. Und die haben nachher geschrieben, auf dieser Liste, schaut sehen kann, was das Mädel aus München schreibt. Mädel habe ich geschrieben, ich weiß, obwohl ich eben keine Unterschrift habe, aber die Schrift war für mich sehr feminin. das Mädel aus München, ALF ist VGT, nett eigentlich. Und dann schreibe ich Mail dazu, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, es ist hörbar, dass obiges spaßig geschrieben ist, Klammer zu, und mit so einem Ginskopf. Und in meinem Abschlussbericht steht drinnen, ein Mail-Zitat von Moser, VGT ist ALF. Das darf nicht wahr sein. Und es ist so unvorstellbar, was aus dem Zusammenhang ist, dass ich echt nicht gewusst habe. Und du musst dann das irgendwie belegen. Und ich habe dann mit meiner Frau in diesem Archiv 10 Jahre zurück diese ganzen Mails aufgemacht und gesucht. Und nur auf diese Art und Weise haben wir uns schlussendlich können da frei beweisen. Und das waren aber eben ganz viele von diesen Sachen. Und bei manchen Dingen kannst du das nicht mehr sagen. Zum Beispiel, was war da? Genau, wir machen auch alle Jahre mal so Aktivismus-Training, wo man so mit so Tripods oder Tripods, ich weiß nicht, wie sie heißen, das muss man alles einmal üben. Oder mit diesen Rohren das, oder Abseilaktionen, das muss man ja mal probieren, bevor man sie in Aktion macht. Und da treffen wir uns ja meistens irgendwo und probieren das. Und dann haben wir die coole Idee gehabt, ist wieder eine österreichspezifische Gesetzeslage wahrscheinlich, anscheinend ist in Österreich so, zumindest der Martin Balluch sagt, der ist nämlich auch Bergführer, dass über der Baumgrenze darf jeder machen, was er will. Also auch wild campieren und so. Und man sagt, cool, wir gehen über die Baumgrenze, nehmen unsere Rohre mit, kann man zwar nicht hinfahren, aber da sind wir nach 4 Tagen ungestört, können unser Training machen, eben Aktivismustraining, so war das geplant. Schreiben wir wieder ganz locker über unsere coole interne Liste, von der wir gemeint haben, sie ist intern, derweil hat halb Österreich mitgelesen. Da gibt es mittlerweile immer noch die Liste, mittlerweile schreiben nur noch ganz wenig Leute, weil sich niemand mehr traut. Und dann schreibt irgendwer, also unter Anführungszeichen ältere Frau, also in meinem Alter, ja, na, der Aktivismus ist ja schon anstrengend genug, oder wieso können wir uns denn nicht irgendwo treffen und das ein bisschen gemütlich angehen? Aktivismus ist so schon so eine Aufreibung, wieso sollen wir uns jetzt 4 Tage im Wald verschanzen? Jetzt kommt's, wie irgendeine subversive Gruppe die Schießübungen macht. Ich war damals, weiß ich nicht, 25, schreibt zurück, das ist eh voll cool, Schießübungen waren auch geil. Back! Ja, und dann bitte widerlegst du dieses E-Mail. Und dann habe ich nichts anderes einfallen können, wie Leute, die auf dieser Liste geschrieben haben, vorgeladen, die gesagt haben, ja, der Chris redet so, das ist sein Ding, der fährt da so ein, der kann einmal ironisch oder zynisch sein. Niemand auf der Liste, und darum war es gegangen, hat ernsthaft annehmen können, dass wir da um Schießübungen machen, das ist ja grotesk. Aber trotzdem war das natürlich ein unvorstellbar gefundenes Fressen für diese Ermittlungsbehörden. Gell? Und wenn mich heute jemand fragt, was machst du jetzt anders seit dieser ganzen Repression? Ich lasse meine Mails vorher immer meine Frau durchlesen. Und zwar nicht, weil ich so viel zu verbergen habe, sondern weil ich halt einfach die Tendenz immer noch habe. Irgendwas, ah cool, das ist spontan. Und mittlerweile bin ich mir halt einfach auch sicher, das Mail liest nicht nur die Person, an die es bestimmt ist, sondern das lesen, keine Ahnung, wie viele anderen. Und wir tun wesentlich intensiver verschlüsseln. Aber das ist ja halt irgendwie, also zumindest für mich, als jemand, der eigentlich überhaupt nicht PC-affin ist, ist es total kompliziert. Dann musst du auch drucken und das darfst du nicht vergessen und da musst du den Hackel und da. Und also das Allernötigste tun wir verschlüsseln, aber so Lappalien diskutieren tun wir permanent irgendwie so. Und ich fürchte halt, wenn man wieder sowas macht, wenn es wieder solche Überwachungen gibt, dann kann ich wieder so blöde E-Mails und muss wieder blöde E-Mails erklären. Weil es ist halt einfach irgendwie mein Ding, dass ich da nicht lange nachdenke. Aber das ist das Einzige, was ich ernsthaft sagen kann. Was ich wirklich anders mache, ist, dass ich einfach total überlege, wie kann das aufgefasst werden. Also wie kann das aufgefasst werden von jemandem, der mich nicht kennt, der eigentlich nur will mich belasten. Und eben sowas zum Beispiel wie Schießübungen habe ich nicht mehr geschrieben. Ein Kollege war damals, da war die Diskussion auch noch nicht so intensiv, diese Kritik an Peter, die total berechtigt ist. Da war der Jürgen, der hat dann zwischenzeitlich bei den 4 Pfoten Campaigning gemacht. Auf jeden Fall, der Jürgen hat bei Peter oder Peter in Stuttgart gearbeitet. Für mich ist diese ganze 68er-Dings in Deutschland ein Riesenthema. Ich habe Bücher verschlungen, ich war Vorträge von den Leuten, die da 68 tätig waren. Bewegung 2. Juni war jetzt, das sind einfach Sachen für mich, oder die RAF, das sind für mich Riesenthemen. Und zwar nicht, weil ich gewalttätig bin, sondern weil ich einfach Widerstand cool finde. Nein, und dann habe ich den Fehler gemacht, schreibe ich, dann haben sie irgendwas gestritten, wie es halt in der Linken üblich ist, auf der Liste streiten sie und fetzen sich an und sagen, na bitte, wir wollen ja eigentlich alles Gleiche. Wieso machen wir denn nicht einmal einen Familienausflug zum Jürgen nach Stammheim und besuchen die toten Genossen am Friedhof? Back! Und dann steht das im E-Mail rein und dann steht da Bader, Enslin, Meinhof und der Moser ist schon wieder gewesen. Und man kann das nicht, ich kann das nicht argumentieren, gell? Das ist ein blödes E-Mail, keine Frage. Und die Polizei nimmt das halt in dem Kontext absolut für voll und hat mir halt da unvorstellbare Gewaltfantasien und keine Ahnung, was da alles unterstellt. Und ich glaube, das Komplizierteste, zumindest in meiner Verteidigung, war, diese Sachen, die da so auf die Schnelle getippt haben, irgendwie zu erklären. Eher schräg. Und wie gesagt, das ist für mich irgendwie noch überhaupt noch lang nicht vorbei. Wie gesagt, wenn ich zuerst überlege, dass unser der Samuel, der damals 10 war, jetzt schon 19 wird und mir kommt das ernsthaft vor, wenn ich das so erzähle oder wenn ich das lese, dann kommt mir vor, das war letzte Woche. Ja, ich beende es so, okay? Vielen, vielen Dank für das lange, lange Zuhören. Wenn jemand Lust hat, ein Buch zu haben, dann bitte mir sagen.